Peter auf der Gamescom. Peter auf der Gamescom. Auf der Gamescom, yeah! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Dorfschönheiten. Heute das Gamescom, das lang angekündigte und vorbereitete. Also mit viel Inbrunst habe ich mich darum bemüht. Gamescom-Spezial. Heute ohne Robert, aber dafür habe ich würdige Vertreter bei mir. Ihr hört es vielleicht ein bisschen, wir haben ein bisschen Umgebungsgeräusche. Das heißt, mein eigentlicher Plan ist nicht ganz aufgegangen, so wie ich mir das dachte. Ich wollte eigentlich vorneweg was machen und zwischendurch mal. Und ja, wir befinden uns schon auf der Rückfahrt. Es ist nachts, es ist dunkel draußen, kalt, die Wölfe sind unterwegs. Und wir versuchen uns einen Weg durch den Nebel zu bahnen. Klingt wie so ein Stephen King-Roman. Und damit hätte ich stellvertretend für Robert heute auch Stephen King wieder untergebracht. Keine Sorge, das funktioniert immer wieder. Aber jetzt erstmal zu den Leuten zu meiner Linken und schräg hinter mir. Heute im Auto mit mir haben sich versammelt Olli, aka Wunderbart. Hallo Olli. Hallo, hi. Da ist er. Demnächst der Stephen King Podcast. Und zu meiner hinten links, wie sagt man das am besten? Hinter mir links, Richie. Jawohl. Anwesend, Herr Lehrer. Ich stehe im Klassenbuch. Ja, also, wir haben heute einen wunderbaren Tag auf der Gamescom erlebt, aber dazu gleich später mehr. Das ist übrigens auch so ein Running Gag, der bei uns immer wieder fällt, muss ich jetzt mal für euch beide sagen. Die Zuhörer kennen es natürlich. Also, erstmal vorneweg. Folgendermaßen. Die Truppe, mit der ich mitgefahren bin, beziehungsweise, also Richie, für dich war es auch das erste Mal Gamescom, gell? Ja, so, also Mal. Genau, wir waren jetzt zum ersten Mal dabei. Olli ist schon so ein Gamescom-Veteran. Der ist so ein richtiger Kapitän, was das angeht. Der schifft da schon durch die Gänge. Also im positiven Sinne. Genau, ja, ja. Aber manchmal auch im negativen. Und, dadurch hat man natürlich so ein bisschen Supervisor und Olli hat halt so ein illustres Trüppchen von Friends, von früher. Nee, also Kumpels, mit dem bist du mit allen schon zur Schule gegangen. Also der eine ist ja der Bruder von dem anderen und genau. Hin und her. Und der eine sieht aus, wie der andere heißt. Nee, Quatsch. Also, wir kennen uns schon unser Leben lang und haben uns dann irgendwann mal... Ich glaube, bei mir war es 2012 und die Jungs teilweise schon 2011 und teilweise noch vorher. Also die Gamescom, Fun Fact, gibt es seit 10 Jahren dieses Jahr, seit 2008. Und bis 2010, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, war die in Leipzig. Da hieß es noch Gamescon mit N. War es nicht Games Convention? Naja, genau, deswegen so, kurz Gamescon, ja. Und seit 2011, meine ich, ist die in Köln. Einfach aus Platzgründen, denke ich. Also, soweit ich weiß. Genau. Und seit 2012 fahren wir eigentlich als geschlossenes Trüppchen von meistens 5 Leuten auf die Gamescom. Und dieses Jahr haben wir uns gedacht, jetzt passt es mal gut. Nehmen wir mal die 2 Chaoten, nehmen wir noch mit. Hat gepasst, hat alles geklappt. Dann haben wir uns mal einen schönen Tag hier in Köln gemacht. Also habt ihr euch gedacht, wir führen die beiden mal ein, genau, in die Annalen der Spielgeschichte. Genau so. Geil. Hat auch super funktioniert, also wie geschmiert, könnte man sagen. Oh ja. Also da war viel Vorbereitung dabei. Also es war auf jeden Fall eine 1A-Würstchen-Party auch, was wir hatten. Aber von vorne. Also folgendermaßen war der Plan. Am Samstag waren wir ja nun, also am heutigen Samstag haben wir die Gamescom besucht, am 25.08. Und in Vorbereitung darauf, also in den letzten Jahren habt ihr es ja immer so gemacht, dass ihr direkt am Samstag früh losgestartet seid. Genau. Und direkt zur Gamescom gefahren seid und dann am Abend wieder zurück seid. Genau. So, und dieses Jahr sollte alles anders werden. Dieses Jahr war es so, dass wir den Tag vorher, den Freitag, im Endeffekt nach Koblenz gefahren sind. zum Bruder von einem deiner Freunde. Ja. Ich will jetzt nicht die ganzen Namen droppen. Also, zu einem festen Bestandteil der Truppe. Genau, ja. Der ist arbeitstechnisch in Koblenz ansässig, wenn man das so sagen will. Und Koblenz ist zwar jetzt auch nicht der nächste Weg, aber es ist quasi nicht so weit weg nach zu Köln, wie wenn man so nach Köln fährt. Ist das so richtig? Nee, aber es ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall die beste Möglichkeit gewesen, dort einfach vorher eine Nacht zu verbringen und dann am Samstagmorgen entspannt nach Köln zu fahren und nicht so müde zu sein und dann halt noch die Kraft einfach zu haben für den Messetag. Genau. So, deswegen haben wir das gemacht. Zu Ollis Entschuldigung, ich bin heute mal in der freudigen Situation, dass ich Beifahrer bin. Olli fährt heute, also wundert euch nicht, wenn Olli mal ein bisschen abgelenkt ist nebenbei, wenn die Wortspiele nicht sofort flutschen. Also ihr werdet es eventuell bemerken, wenn wir uns verfahren, wenn dann so ein Fuck kommt, dann haben wir uns verfahren. Und dann werdet ihr eine Weile lang nichts mehr von Olli hören wahrscheinlich. Dann vermutlich, ist Konzentration angesagt. Oder nur noch eine Schimpftirade. Also, genau. Wir hatten es jetzt mit dieser Übernachtung. Also wir haben im Endeffekt vom Freitag auf Samstag in Koblenz übernachtet und sind am heutigen Morgen losgestartet. Früh um 6 klingelte der Wecker und wir begaben uns in die Cars und sind dann zum nächstgelegenen günstigen Bahnhof gefahren, weil das ist im Endeffekt so ein Vorort von Koblenz gewesen, wo wir genächtigt haben. Genau. Und von dort aus sind wir dann mit den Tickets, die übrigens, also diese Nahverkehrstickets, die bei dem eigentlichen Gamescom-Ticket dabei sind, also wenn man sich das vorbestellt, also vorher schon bezahlt und alles, dann ist das mit dabei. Dann ist das automatisch mit dabei, genau. Und dadurch konnten wir automatisch eben den öffentlichen Nahverkehr nutzen und da günstig hinkommen und genau. Waren schnell vor Ort und konnten tatsächlich direkt an der Messe auch aussteigen. Also perfekt. Besser ging es nicht. So weit, so gut. Also wir waren dann auch kurz nach 9 vor Ort und haben uns dann so langsam aufs Gelände begeben, wobei unterwegs ich eine Schere dort lassen musste, die ich leider meiner eigenen Dummheit wegen vorgezeigt habe, die ich gleich offenbart habe, entblößt habe. Es gab natürlich eine Taschenkontrolle, wir hatten alle Rucksäcke dabei und die Schere war ganz vorn im vordersten Fach und auch ganz oben und hat so raus geblinzt und war natürlich sofort gesehen und ich habe auch nicht mehr dran gedacht. Und ja, leider, Schere, rest in peace. Es tut mir leid, du warst immer eine gute Schere. Ey, das war ohne Mist, das war meine beste Schere. Das war meine beste Schere. Die hat immer die richtige Länge, damit du wenige Schnitte machen musstest. Die hat immer gut geschnitten. Das war echt eine gute Schere. Die Sängerin Cher ist da wirklich kein Vergleich dazu. Okay, der musste jetzt sein. Ja, auf jeden Fall habe ich die Schere dort gelassen. Also hieß dann so, ja, sie können die auch abgeben beim nächsten Wachlokal im Osten. Und da habe ich gesagt, aus dem Osten komme ich gerade erst. Das könnt ihr vergessen, ihr scheiß Wessis. Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe dann gesagt, ja, dann muss die Schere halt dran glauben. Und daraufhin haben die einfach diese wunderbare, formschöne Schere, die noch super geschnitten hat. Also da war alles dran. Griff, Schneidflächen, Metall. Löcher zum Einfassen, LEDs, Heckspoiler, ja, genau. Alles dran wirklich, Klima, hat wunderbar geschnitten und so ist diese arme Schere, also das war wirklich der Tiefpunkt des heutigen Tages, wirklich in der Mülltonne gelandet. Also ich habe noch gesehen, wie sie sie weggeschmissen haben und ich habe mich schnell weggedreht, damit die nicht sehen, wie ich weine, die Securities, und bin schnell weggerannt wie so ein kleines Mädchen. Das war wirklich ein sehr trauriger Start in den Tag, also, wenn man das so sagen kann. Das Lustige an der Sache ist eigentlich, es hat kaum jemand mitbekommen von dem Rest der Truppe. Ja. Haben sich alle gewundert, warum hat es länger gedauert bei dem Assi. Und dann hatte ich von meiner Schere erzählt, das war quasi, ja, wie diese typische Schere zwischen Arm und Reich, das war eben Ja, meine persönliche Scherengeschichte. Dieses Jahr gibt's keine Bescherung. Im Hause Stolze. Im Hause Stolze, ja. Genau. Okay, gut. Genug von der Schere. Wir wollen ja zum eigentlichen Thema kommen, was euch vielleicht auch interessiert. Das Interessante war jetzt für mich und für Richard auch, das war ja unsere erste Gamescom, um das nochmal zu wiederholen. Man ist dann so ein bisschen im Zickzack durchgeschleust worden bis zum Eingang, so, wo man dann das Ticket vorgezeigt hat. Und unterwegs hat man die berühmten farbkodierten Bändchen bekommen, mit denen man dann eben... Die USK-Bändchen, wenn genau. Man so will. Genau, die USK-Bändchen, damit die Leute sofort wissen, aha, der darf oder der darf nicht. Ja, und eigentlich ging es relativ schnell, muss ich sagen. Ich war überrascht, dass wir so gut durchgekommen sind. Ja, wir hatten Glück, dass wir jetzt relativ gut durchlaufen konnten. Ja. Ich sag mal, wenn wir jetzt eine Stunde später gekommen wären, dann wäre das alles voll gewesen. Und dann hätten wir da nicht die 10 Minuten gebraucht, die wir da durchgelaufen wären, sondern wahrscheinlich nochmal eine Stunde oder eine halbe Stunde. Mhm. Also insofern hatten wir da wirklich Glück. Weil früh noch nicht so viel los ist. Einfach. Also ja. Verhältnismäßig. Natürlich sind da locker schon 50.000 Leute auf der Messe. Aber das ist besser als 100.000. Ne? Ja. Also, so weit, so gut, alles supi. Ja, und dann haben wir so die ersten Blicke über die Messe dann schweifen lassen. Der berühmte Durchgang, dieser zentrale Flur, sag ich mal, an denen die ganzen Messehallen anknüpfen. Den habe ich zum ersten Mal wirklich live gesehen. Den sieht man wirklich auch in jeder Gamescom-Reportage. Ja. Sieht man immer eine Montage, also eine Einstellung, wie ein Kameramann da langfilmt. Und das war richtig klischeehaft. Wir sind da auch langgelaufen und ich gucke so rechts eine Treppe hoch und da sitzen wirklich original zwei Leute und filmen gerade diesen Gang. Also das war echt der Kracher. Ja, und daraufhin sind wir erstmal dann gerade durchgegangen in die Halle 8. Das war das erste Ziel, die unsere Veteranen und Guides, also Olli und Co., haben uns geraten auf zu Wargaming, also World of Tanks, beziehungsweise World of, was gibt's da noch alles? Warships und World of Warcraft, das war Blizzard. 10 Millionen verschiedene Arten von World of Tanks, für jede Konsole eine eigene. Und der Hintergrund dieses ersten Ziels ist eigentlich, wir sind eine Truppe von Merch Hunter. So nicht Milf Hunter. Also auch, aber hauptsächlich Merch Hunter bedeutet einfach, wir versuchen überall möglichst viel kostenlos abzugreifen. Und auf seine, also dass wir auf unsere Kosten irgendwie kommen, auf die 15 Euro, die wir da bezahlt haben. Und bei Wargaming ist eben ein ziemlich einfacher, ist eine einfache Möglichkeit, dort eben ein Spiel zu spielen, was wir sowieso privat auch oft spielen. Dort einfach hinzugehen und zu sagen, alles klar, ich stelle mich jetzt eine halbe Stunde an und dann spiele ich 10 Minuten und dann bekomme ich safe mein Loot, wie man so schön sagt, wie der Gamer so schön sagt. Also man bekommt dann immer so einen größeren Beutel, der auch eigentlich recht formschön ist, mit sehr viel Zeug drin, also unter anderem T-Shirts und Bonuscodes und was macht er hier für ein Gefahre vor mir. Genau, das ist eigentlich so der erste Stop einfach. Meistens. Und auch der letzte, tatsächlich. Das stimmt, ja. Das hat wirklich den Kreis heute auch geschlossen. Man sagt auch unter Gamern, hast du Loot, wird alles gut. Genau. Ja. Und ich merke gerade, Richie ist ein bisschen ruhig da hinten. Ich glaube, ich werde gleich mal überleiten, damit ihr nicht denkt, hat er nicht zwei Leute noch mit dem Auto gehabt, die mitreden wollten. Richie, willst du was zu Wargaming gerade beitragen oder wollen wir dann zum nächsten Thema übergehen? Ja. Also Wargaming, nächstes Thema, ja. Also Wargaming war eben, also wir waren relativ früh da und es ging relativ fix eigentlich. Ich glaube, eine halbe Stunde haben wir gewartet oder was? Ja, genau. Und dann mal 10 Minuten Panzer fahren. Also für mich war es auch das erste Mal Panzer fahren. Da muss man dazu sagen, Grüße gehen raus an Smithers. Den kennt er ja nun auch durch zwei Podcasts, also der große Ben-Podcast und irgendwann anders war er auch mal dabei. Scott Pilgrim war auch dabei. Der war mal eine Weile lang auch ziemlich krass, was das angeht. World of Tanks. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da haben wir geprobt und danach hieß es dann, so, jetzt nach Hause fahren und jetzt geht's nach Hause und dann fahre ich noch eine Runde Panzer. Und dann geht's ins Bett oder dann geht's in die Nachtschicht. Nur so Dinger, ey. Und Smith, ich weiß, du hörst es wieder. Grüße. Ja, schöne Grüße. Auch an deine, auch an deine Mutter. Genau. Ja. Die Grüße gehen raus. So, redet mal weiter mit. Die Anzeige auch mit. Ja, und daraufhin haben wir dann so ein bisschen beschlossen, so ein bisschen die Hallen zu erkunden. Erst ein bisschen in größerer Truppe, zu fünft. Und haben dann festgestellt, das wird ein bisschen schwierig bei den Massen. Und jeder hat so unterschiedliche Interessen. Ich sag mal auch so, was die Software, was die Hardware-Voraussetzungen angeht, beziehungsweise einfach die Konsole, sind wir aus unterschiedlichen Welten. Die Plattform. Genau, die Plattform. Jetzt habe ich's. Danke, Olli. Kein Problem. Dafür also, man muss sagen, Richie und ich, wir sind eben eher so die Konsoleros. Buh. Und der Rest der Truppe quasi, die uns aufgenommen haben, wie ihr eigenes Kind und uns herangeführt haben. Wir sind die PC Master Race. Ich wollte es nicht sagen, aber schön, dass du es selbst sagst. Geil. Geil, Olli. Kein Problem. Ja, und daraufhin haben wir dann gedacht, okay, splitten wir uns ein bisschen auf. Und natürlich, was musste kommen, was ich auch versuche in jedem Podcast analog zu Robert unterzubringen, natürlich die Rocket Beans. Warum nicht? Die waren in Halle 7 untergebracht. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen in der Vorberichterstattung auf dem dazugehörigen Kanal. War auf jeden Fall ein geiler Stand. Schön groß. Hat man sofort gesehen, wenn man reingekommen ist in die Halle. Also kommt drauf an, von wo man natürlich reinkommt. Aber wir haben den richtigen Eingang gewählt. Und wie es der Zufall so wollte, ich will mal über Rocket Beans an dieser Stelle noch nicht so viel verraten und will lieber Richie mal mit ins Gespräch bringen, bevor Richard da hinten einschläft, weil, Leute, es ist dunkel. Draußen ist es dunkel. Wenn es bei euch gerade hell ist, ist es bei uns gerade dunkel. Komisch, hä? Wir sind irgendwo anders. Oder ihr hört diesen Podcast zu anderer Uhrzeit. Verrückt. Ich gebe mal weiter an Richie. Richie, du wirst jetzt übelst angeteasert. Was hast du dann gesehen? Allgemein jetzt, oder? Warte mal. Okay, dann würde ich allgemein was sagen, ja? Mein Kannst Eindruck, oder? Ja, sagen, ja, hallo erstmal, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Fans. Ich danke euch erstmal ganz herzlich, also Richard mein Name, Richie, a.k.a. Richie. Ich danke euch erstmal für die unzähligen Briefe, die mich erreicht haben, die Zuschriften, die Mails, die reingekommen sind. Ich kann gar nicht so schnell hinterherkommen, die zu beantworten. Ich danke euch erstmal dafür. Und ja, für mich war es halt wirklich das Debüt. Ich wurde mitgenommen von Olli. Und ja, für mich war es das erste Mal heute auf der Gamescom. Ich war sehr positiv überrascht. Die Gedanken an das Event haben gekreist, eigentlich seitdem ich in die Saison reingegangen bin. Und ja, demzufolge gestern Abend sehr schwer gehabt beim Einschlafen. Es ging uns aber allen, glaube ich, so. Ja, stimmt, die Nacht war kurz, ja, und wir haben schlecht geschlafen, ohne Mist. Also ich zumindest. Ja, mir ging es auch wirklich so und kurze Nacht gehabt. Und wie bereits erwähnt, dann dort angekommen an der Gamescom. Absolut überraschend für mich, die ganzen Eindrücke. Wie gesagt, mein Debüt, erste Mal auf der Gamescom. Wirklich tolle Aussteller da gewesen, tolle Kulisse, ja. Ich weiß nicht, wo du jetzt, an welchem Punkt willst du weitermachen, Peter? Wie du magst, du kannst gerne auch noch allgemein so ein paar von Eindrücken. Ich glaube, das ist alles klar. Das ist interesting. Das ist interesting-mäßig. Also ich finde es gerade interessant, wie es auf dich so gewirkt hat. Also mir ging es ähnlich. Also ja. Ich muss auch sagen, so, man ist erstmal so ein bisschen reizüberflutet, ne? Ja, weil man sieht dann auch diese Riesenstände, was man auch immer so kennt aus dem Fernsehen und sowas. Es klingt gerade so, als hätten wir noch nie irgendwie mal eine Messe gesehen oder so. Das wären wir gerade aus so einem Loch gekrochen im Wald. Ich bin wirklich mit euch rein in die Halle, ja, und war erstmal überrascht von der Vielzahl an Ausstellern, die da waren, was alles angeboten wurde. Mein persönliches Anliegen und Highlight war eigentlich nur zum Hauptstand von Spider-Man zu gehen. Genau. Den neuen Spider-Man-Teil, ne, Peter, was jetzt erscheinen soll. Darauf wollte ich nämlich. Wann? 7. Am 7. September habe ich gelesen, genau. Und mal ein Foto gemacht. Darauf wollte ich eigentlich gerade so ein bisschen hinleiten auch. Ich war gerade beim Rocket Beans und die waren ja in derselben Halle. Ja, ja. Das heißt, nebenan haben wir dann beim Rocket Beans auf einmal so einen riesengroßen Spider-Man gesehen. Genau. Und dazu muss man ja sagen, das ist so ein bisschen deine Passion. Ja, ist ein Kindheitstraum natürlich. Der Held meiner Kindheit, ne? Von welcher Kindheit denn nicht? Und da wollte ich einfach nur hin. Und als wir da angekommen waren, ich bin direkt mit Bidi dahin gesteuert, war ich überwältigt, ja, was sie da für eine Kulisse aufgebaut hatten. Ne? Ja. Also wirklich krass. Also richtig Chinatown, ja, New York, Manhattan mäßig nachgestellt. Mhm. Ein original gelbes Taxi war zu sehen. Ja. Es waren die original Briefkästen, die da sind. Da hatten die Aussteller ihr Merch drin, was sie den Fenstern zugeworfen haben. Und eine Riesenschlange. Ja, wie fast überall eigentlich, gell? Ja. Da haben wir dann auch mit dem Gedanken gespielt, ne? Uns da anstellen wollen oder nicht. Ja, da sind wir einfach mal der Schlange entlang gegangen und manchmal stehen dann ja solche Schilder schon dort, wo dann draufsteht, ab hier 2 Stunden, ab hier 3 Stunden. Wahnsinn. Und dann haben wir dann nur das letzte Schild gesehen, ab hier 3 Stunden, haben gedacht, ne, das hat keinen Sinn. Ja. Lass uns erstmal rumgucken. Aber wir sind später nochmal zurückgekehrt, das wird jetzt einfach mal dranhängen zum Spider-Man-Stand. Das war ja dann nicht alles in einem Rutsch. Und sind später nochmal zurückgekehrt und haben gedacht, ach komm, jetzt wieder so eine lange Schlange. Wer hätte es denken können oder erwarten können? Und haben dann gedacht, ach komm, wir lunzen einfach mal über den Zaun. Man konnte nämlich so von der anderen Seite schön, beziehungsweise von beiden Seiten, konnte man eigentlich immer schräg auf die Monitore gucken, was die Leute da gerade spielen. Und dann haben wir einfach mal so einen Typen, der gerade mit einem Fastpass rein ist, das hat gerade perfekt gepasst, der ist genau vor unseren Augen rein, ja, genau, und hat angefangen, diese Demo zu spielen. Da haben wir gedacht, ach, bleiben wir mal stehen, gucken wir den immer über die Schulter. Der hat sich, glaube ich, auch ein bisschen bedrängt gefühlt, hatte ich so den Eindruck. Er hat immer mal so ein bisschen geguckt und so, sind die immer noch da? Und es wurden noch immer mehr. Es war so wie so ein kleiner Flashmob, die alle diesem Typen zugucken, wie er quasi diese Demo spielt. Aber es war wirklich cool zu sehen, wie dieses Spiel eben auch, also wie diese Demo funktioniert und einfach diese Eindrücke in dieser Spielzeit, die man da bekommt, einfach mal direkt zu sehen, in einem Rutsch. Ja. Ja. Ich habe dich natürlich die ganze Zeit genervt, ne? Ich wollte natürlich unbedingt dahin, weil, wie gesagt, auch Konsolenspieler und das war mein großer Wunsch, zum Spider-Man-Stand zu gehen. Und also von der Kulisse bin ich jetzt immer noch überwältigt, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Die war stark, ja. Die war. Mit dem Oscorp, ja, mit diesem, was alles dargestellt war, riesen Spider-Man-Banner. Also das war echt ein Riesenstand, muss man echt sagen. In 4K, ne? In 4K haben sie gespielt, die Gamer. Mhm. Ich hätte nochmal nachgefragt, ne? Den einen Staff oder wie man die nennt da. Wie ja, nennt man die Begleiter? Crew oder? Genau. Helfer. Ja, die neuesten Sony-Fernseher, ja, in 4K. Mhm. Ja klar, die der wird richtig rangeklotzt. Da wird nichts Halbes gemacht, ey. Dann haben wir dann eigentlich zugeguckt, erstmal eine Runde, ne? Wie der da gezockt hat. Und er hat nicht schlecht gespielt, oder? Ja, ja. Also man hat gemerkt, er hat am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Vielleicht habt ihr es schon ein bisschen mitbekommen, wer sich so ein bisschen mit Spider-Man, dem neuen Spiel, auseinandergesetzt hat. Ich habe es ja vorhin auch zu dir gesagt, Richard. Genau. Wer so ein bisschen das Arkham-Kampfsystem kennt, also die ganzen Batman-Arkham-Spiele, da ist ja Olli zum Beispiel auch ein... Der zeigt gerade einen Daumen übrigens, das kann man akustisch schlecht darstellen. Wie würde er einen Daumen machen? Nee. Das war, glaube ich, ICQ oder sowas mal. Gell? Das war ICQ, ja. ICQ. Eindeutig. Wie macht der Daumen? Keine Ahnung. So ein schwarzer. Nice. Nice. Ich bin der Daumen. wo war ich jetzt? Achso, genau, bei dem Kampfsystem. Und bei Batman hat man das ja so, dass man dann immer über den Gegnern sieht, wenn die angreifen, dass man so Blitze sieht. So, und bei Spider-Man macht das ja tatsächlich auch richtig, also nochmal extra Sinn, weil er eben diesen Spinnensinn hat, dass er eben merkt oder so eine Eingebung hat, so ein Instinkt, wenn jemand angreift, wenn er da irgendwie Vibrationen merkt oder keine Ahnung, so das Gefühl hat, oh, da bewegt sich jemand gerade oder da hat gerade ein Muskel gezuckt, da könnte was passieren, da könnte was auf mich zukommen. So. Und es ist aber in diesem Spielsystem, das war für mich ein bisschen überraschend, ich habe nämlich auch den Fehler gemacht, wer diese Batman-Spiele gespielt hat, da guckt immer auf die Gegner und dann hast du erstmal gesehen, ich glaube, das ging diesem Testspieler auch so, der hat erstmal nur auf die Fresse bekommen. Und irgendwann ist mir eingefallen, ach Quatsch, du musst ja auf Spider-Man gucken, der hat ja den Instinkt. Das heißt, man sieht immer diese Blitze, dieser Achtungszeichen hier, jetzt passiert was oder weich mal lieber aus oder mach mal einen Konter, sieht man über Spider-Mans Kopf. Daran muss man sich erstmal gewöhnen, gerade wenn man vorher diese Arkham-Spiele gespielt hat. Und das hat man wirklich diesen Testspieler auch angemerkt, da hat man nur auf die Fresse bekommen von normalen Soldaten oder Gangstern, wie auch immer. War ganz lustig zu sehen, aber ich war echt, also ich habe ja vorher schon so ein bisschen Material gesehen, ich weiß nicht, wie ging es dir, Richard? Also, mir ging es da wirklich ähnlich, ich kann mich da nur anschließen. Also ich fand das Kampfsystem extrem ansprechend. Ich kenne ja die ersten Spider-Man-Spiele für die PlayStation 1, 2, die habe ich alle gespielt, auch durchgespielt. Und da war das noch nicht so komplex, ne? Ja. Wir haben ja auch vorher von den netten Damen und Herren, die da an den Ständen eben die Spider-Man-Zeitschriften verteilt haben, so ein bisschen wie bei der Spider-Man-Zeitung, ne, die es da immer gibt. Der Daily Bugle. Genau, Daily Bugle, den ich immer falsch ausspreche. Ich sage nämlich immer Dugel oder so, ja. Und da konnten wir schon uns ein bisschen belesen, dass es, da haben sie eben auch gesagt, ne, dass es ein völlig neues Kampfsystem und die Story auch nicht an einen Film gebunden ist oder irgendwie, dass man die viel breiter erzählen kann und viel losgelöster ist und das auch ein bisschen mehr um das Privatleben von Peter Parker gehen soll. Ne? Ja, ja. Mary Jane, ja, Tante May, wie man es so kennt. Und da bin ich einfach nur noch gespannt jetzt auf den 7. September. Ne? Da kommt das Spiel 7. raus. 7. September, ja. Genau. Ist bald soweit, also. Und ich muss nochmal sagen, also ich war wirklich, dir ging es sicherlich auch so, von diesem Stand, also von der ganzen Kulisse, wie sie das aufgebaut hatten, es war dann mit Abstand die beeindruckendste Kulisse mit. Ja, ich fand den auch stark. Also man muss natürlich sagen, andere Stände hier wie Metro toll, oder ja, was, gell, dazu toll, kommen wir auch noch. Klar. Das waren natürlich auch starke Stände, gell, aber man muss sagen, das war echt stilecht. Also die haben da wie so eine Gebäudefassade da hier mit Chinatown und alles aufgebaut und davor dann dieses Taxi, also wirklich ein echtes Wahnsinn. Taxi hinzustellen, da so einen alten, so einen gelben Hydranten. Teilweise angesprühte Backsteine so imitiert, wie es immer so ist, ne? Sah eben so richtig schön nach Kulisse aus. So. Also es hätte fast aus einem Hollywood-Film auch sein können, so eine Kulisse. Ja. Das war echt stark. Also hat mir auch sehr gut gefallen. Also es war so stilecht. Hat einfach gut gepasst. Es war nicht übertrieben, aber du hattest eben was fürs Auge noch nebenbei. Wobei das ja oftmals gar nicht so wichtig ist. Gell? Genau. Aber haben sie cool gemacht. Ja, das fand ich auch. Also das war auf jeden Fall schon mal mein großer Wunsch, da hinzugehen. Und es hat voll das gehalten, ne, was ich mir darunter versprochen habe. Ja. Also war wirklich toll. Und dann ging es ja weiter, ne? Ja, im Prinzip, also ich bin dann mit Richard ein bisschen rumgetourt durch die Hallen. Wir haben uns im Prinzip, wir mussten uns ja erstmal, also was heißt, wir wollten uns erstmal einen Überblick verschaffen. Man hat es zwar schon gesehen, wir haben am Anfang gleich Zeitschriften bekommen und alles, wo man das alles sieht. Man hätte sich natürlich auch die App runterladen können, wo das auch alles super, wo man richtig reinzoomen kann in die Stockwerke und Hallen, was wo ist. Und wir haben dann immer so ein bisschen mit der Zeitung auch abgeglichen, was wo ist, stimmt, was uns interessiert. Wir sind im Prinzip erstmal losgezogen und wollten uns erstmal so einen Eindruck verschaffen, so was ist wo und wie ist das alles so aufgebaut. Das war natürlich für die Veteranen war sofort klar, jetzt geht's zur Metro, jetzt geht's zu Anno. Da haben wir die Gruppe aufgesplittet, ne? Naja, wichtig zu wissen ist, also Peter, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Ja, kein Problem. Es wird ja über den Tag immer voller. Diese ganze Halle, diese ganze Messe. Und es ist einfach gut oder empfehlenswert, wenn man relativ früh sich genau das anschaut, was man sehen will. Was auch voraussichtlich eine lange Warteschlange mit sich zieht. Weil dann kann man Glück haben, wenn da noch nicht so viele Leute früh sind und es sich noch nicht so gefüllt hat, dass man dann einfach das Zeug schneller sieht. Also teilweise bei so Titeln wie Assassin's Creed oder Call of Duty oder Battlefield 5, da, wenn man dann zur Mittagszeit oder Nachmittag, früh Nachmittag hingeht, dann kann es sein, dass man da mal locker mal zwischen 5 und 8 Stunden steht. Und das kann man sich ein bisschen vermeiden, sag ich jetzt mal, wenn man da Vormittag hingeht, dann wird es ein bisschen weniger. So, deswegen, das ist der ganze Grund gewesen dafür. Mhm. Ja. So. Ja, ist absolut schlüssig. Wir haben im Prinzip den Kern, das auch. Genau, es trifft den Kern. Wir haben im Prinzip ein bisschen für uns beschlossen, wir wissen noch nicht so richtig, wo wir hinwollen. Also wir waren so ein bisschen die Rookies. Ja. Wir haben gedacht, naja komm, wir gucken mal, wohin uns der Wind treibt. Ob der Wind noch weht, wenn wir wieder zurückkommen. Nee, im Prinzip, wir wollten erstmal so ein bisschen gucken. So, wir sind im Prinzip so ein bisschen rumgeschlendert und ich denke mal, wir werden dann gleich mal zu Olli kommen, was der so erlebt hat, aber wir können ja noch kurz unsere Eindrücke so schildern, wo wir dann noch so rumgekommen sind. Genau, es war wirklich viel, ne? Also, es war so viel, dass ich jetzt mittlerweile auch überlegen muss. Was passieren lässt, ja. Ja, ich muss sagen, ich erinnere mich noch an Blizzard. Oh, riesengroße ja. Arena, was die da gebastelt haben. Das war gut. Wo natürlich auch alle Games dabei waren. Overwatch. Hat mich stark an Magic erinnert. Hearthstone. Ja, stimmt, das hatte ich so vom Artstyle, gell? Ja, vom Artwork her, der ganzen Aufmachung her. Mhm. Werde ich mich, glaube ich, mal mit beschäftigen. World of Warcraft natürlich. Diablo. Was weiß ich, was die noch alles haben, Blizzard. Hearts. Nee, Quatsch, das war ein anderes Spiel. Die haben, ich glaube, 4 oder 5 Titel haben die. Also die nehmen meistens so ungefähr ein gutes Drittel einer ganzen Messehalle ein. Ja, das war. Und haben dann eben da ihre 4, 5 Dauerbrenn-Titel, sag ich jetzt mal. Die brauchen da eigentlich gar nichts Neues vorstellen. Die Leute kommen und kommen einfach. Hat StarCraft eigentlich auch zu StarCraft Blizzard? Gehört auch ja, dazu. Das war nicht auch gleich um die Ecke. Das ist nämlich auch dort, genau. Mhm. Ja, also die haben natürlich auch eine große Bühne gehabt, wo sie dann verschiedene... Natürlich. Die haben gerade einen Quiz gemacht, als wir vorbeikamen. Ja, stimmt. Ja. Da ich mir Fragen gestellt haben, wie heißt die Hauptcharakterin aus Tomb Raider mit Nachnamen. Haben sie erste Sachen verlost auch. Und sowas, ne? Und haben dann... Ja, das fand ich ganz cool. So ein kleines Gaming-Quiz, wo du so ein bisschen beweisen kannst, was weißt du. Wo ich dann gemerkt habe, bei der zweiten Frage, wo es dann eher so ein bisschen Blizzard-intern wurde, habe ich gemerkt, okay... Da wärst du voll raus gewesen. Sag mal, Peter, war das eigentlich schon der Stand, wo sie sich um die Deadpool-Shirts einschließlich ich selber geprügelt haben? Nee, der war das nicht. Da kommen wir noch hin. Aber in derselben Halle gleich mit Blizzard war auch noch Ubisoft, kann das sein? Also, kann das sein? Ich kann irgendwie nebenan, genau weiß ich jetzt auch nicht mehr, das waren so viele Eindrücke, muss man echt sagen, das war so eine Reizüberflutung heute für mich. Auf jeden Fall, Ubisoft war auch so ein Riesenstand. Die haben ja auch mehrere Flaggschiffe am Start, wirklich. Assassin's Creed unter anderem, wo man ganz viele Leute wirklich dann auch mit diesen Schildern, also solche Plastikschilder, rumlaufen. Pappe war es, ja. Pappschilder, ja. Pappschilder, ne? Rumlaufen sehen hat so. Also Gladiatorenschilder, wenn genau. Du so willst. Das ist das neue Assassin's Creed, das spielt dann im alten Griechenland. Oder soll es in dieser Zeitspanne, und das sind dann natürlich, wie man sich das so vorstellt, von Gladiatoren, diese großen Rundschilder, die haben sie eben quasi als für Werbezwecke aus Pappe jedem mitgegeben, der da eben war vor Ort. Und da konntest du dann eben durch die Masse durch, wie so ein Gladiator. Mhm. Ja, war ganz cool. Hast du bei Ubisoft noch irgendwas gesehen, Olli, jetzt mal gerade so zwischendurch gefragt? Na, wir waren bei Division, waren wir noch, also der Division 2. Das haben wir aber auch erst gegen... Ich sag mal, am späten Nachmittag haben wir das angegangen und wir dachten, wir stehen vielleicht so eine Stunde, aber wir haben im Endeffekt keine 10 Minuten gewartet. Und das ist dann immer so Vierer-Trupps. Also man spielt dort in einem sogenannten Squad. Ne? Kann man sich ja auch herleiten, dass es dann 4 Leute sind. Und du hast quasi, jeder hat ein Headset auf und einen Controller in der Hand, dann geht's los. Dann spielt man zu viert eine Mission dieses neuen Spiels. Und du hast dann eben einen von der Crew immer daneben stehen, der Headset auch, also das ist wirklich wie Funkverkehr, weil man sich sonst einfach nicht verstehen würde, steht da neben einem und erklärt einem quasi währenddessen, während du schon anfängst zu spielen, erklärt er dir das Spiel, was du so machen kannst, was du musst, was du machen solltest, sag ich jetzt mal, müssen tut man ja nichts, außer aufs Klo gehen, aber das ist quasi so das war schon ziemlich cool, also wir haben dann im Endeffekt eine Mission gespielt, die ging, also ich glaube 20 Minuten, eine Viertelstunde oder so. Und davon die Hälfte der Zeit hast du angestanden. Ne? Also 10 Minuten, 15 Minuten anstehen und dann nochmal 20 Minuten spielen, das ist schon eine gute Quote. So. Man hätte eigentlich nochmal hingehen können, aber ja, wollten wir dann auch weiter. Also das war bei Ubisoft noch. Ich glaube, die anderen Jungs aus der Truppe, die waren dann noch bei Assassin's Creed. Ich glaube, Anno ist da auch noch. War das nicht auch Ubisoft? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher gerade. Boah, keine Ahnung. Also ich will jetzt nichts Falsches erzählen für die, die sich da jetzt mit Spielen besser auskennen. Aber ich glaube, das war da auch. Und dort war eben aber eine Wartezeit, weil das war ein sehr, ich sag mal, also das wollten sehr viele Menschen sehen. Das war eben eine Wartezeit von 3 Stunden aufwärts. Also ich glaube, unsere Jungs haben 4,5 Stunden gewartet. Boah. Da. So. Für im Endeffekt eine Viertelstunde Spiel in 10 Minuten oder sowas. Das ist schon hart, gell? Ja. Wenn du richtig Bock drauf hast, machst du es natürlich, gell? Wenn es das Spiel ist, was du sehen willst. Ja. Aber sonst Ubisoft, ich glaube, bei Ubisoft waren nicht so viel mehr dann. Es war halt auch ein Riesenstand, auch mit Bühne und Verlosung und ständig irgendwas. Aber ich kann mich gerade nicht mehr so richtig dran erinnern, was da noch alles war. Das ist auch so an mir vorbeigeplätschert, irgendwie Ubisoft. Wir sind da durch, das war ein Riesen. Auch so eine riesen Arena im Prinzip, die so aufgeteilt waren, alles und rundherum überall Stände. Und es waren so viele Eindrücke, ne? Ja, also das ist so an uns vorbeigegangen. Da war so Spider-Man bei uns jetzt zumindest. Ja, ja, ja. Als Sony-Jünger, sag ich mal. Ja, für Olli als erfahrenen Gamescom-Hasen, sag ich mal, ne? War das natürlich wahrscheinlich schon mehr Routine drin, ne? Mhm. Aber für uns, also mir, ging es auf jeden Fall so. Ist schwierig zu sagen, also sieht ja jedes Jahr anders aus. Also jedes Jahr wird alles irgendwie größer. Also jeder Stand irgendwie von den größeren Spieleentwicklern wird immer größer und immer mehr. Und klar hat man sich so an einen gewissen Maßstab gewöhnt, sag ich jetzt mal. Aber du bist trotzdem, also ich bin persönlich trotzdem immer wieder erschlagen. Also du kommst in der Halle rein, wirst trotzdem erstmal. Es ist wie so eine Wand, also an Reizen, die da auf einen zukommen. Dann hast du natürlich noch die Tausende von Menschen, die da gleichzeitig mit dir da drin rumspringen. Also das ist jedes Mal, da kann man sich, glaube ich, nicht dran gewöhnen, wenn man das nicht jede Woche macht. Also das ist, wir machen das einmal im Jahr. So, und klar, demzufolge, klar wissen wir schon, auf was wir uns da einlassen, aber es ist schon jedes Mal wieder sehr anstrengend auch, sehr überflutend, sag ich jetzt mal. Ja, alles ist grell, alles leuchtet. Genau. Irgendwo hast du da Lautsprecher, einer schreit dich an, klatsch! Oder es gibt kein Merch. Überall läuft Musik, ja. Ja, oder es läuft laute Musik, also. Ja. Übertönen echt, sich gegenseitig. Ja. Echt, es bricht alles auf einen herein einfach, also da ist gar keine andere Wahl. Überall ist Bespaßung. Ja, wir haben uns dann eigentlich als Gruppe, ne, versucht, jeder. Die Rosinen rauszupicken, ne? Die man dann ansteuert. Ja. Wie ging es dann eigentlich weiter? Ja, bei uns, ich kann jetzt auch nur für uns erstmal gerade sprechen, wir sind dann so ein bisschen quer durch die Hallen, das hat man jetzt eben so ein bisschen mit Blizzard, Ubisoft. Und dann kam irgendwann die Halle, die uns am längsten aufgehalten hat, Halle 10. Oh ja. Nee, Quatsch, Halle 5. Halle 5, die Merch-Halle. Das ist die sogenannte Merch-Halle, die ist auch noch zweigeteilt, das sind 2 Etagen. Die eine Etage, also die untere, die ist quasi nochmal, wenn man so will, nochmal ein paar Spielestände, so ein paar kleinere, so Independent-Sachen und solche Geschichten, also die nicht ganz so bekannt sind, bei denen sich auch nicht so viele Leute finden. Und der obere Teil ist wirklich nur Merch. Und da könnt ihr ja vielleicht wieder sagen, was ihr da so erlebt habt. Genau. Auch auf jeden Fall. Also da, genau, jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was du erzählen wolltest. Dort sind wir nämlich dann auf auch einen weiteren deiner Helden getroffen, der auch ähnlich aussieht wie der andere. Auf Deadpool sind wir getroffen. Absolut. Und zwar, das war glaube ich Mediamarkt, gell? Mediamarkt hat Deadpool engagiert und haben ihn eingeflogen und er hatte spontan Zeit. Er konnte es einrichten, hat er gesagt. Er hat nichts gesagt. Sah so aus, oder? Das hat er mit seinem Blick gesagt. Das war auf jeden Fall auch ein verdammt gutes Kostüm, muss man sagen. Also es war natürlich der echte Deadpool. Anders kann es nicht sein. Also wie soll man so ein geiles Kostüm nochmal irgendwo finden? Also es muss real sein. Absolut. Und da hat er natürlich noch so einen richtig geilen Hello Kitty Rucksack auf. So einen Kinderrucksack, das habe ich auch richtig gefeiert. Ja, das stimmt. Die Katanas hat er auch dabei gehabt. Also der war schon cool. Also der hat ordentlich mitgemacht. Ja, und man muss sagen, wir sind dort vorbeigekommen und die Leute sind einfach nur ausgerastet, muss man sagen. Ja, richtig brutal. Also wirklich. Also das war ein Ausmaß, also das war zerstörerisch. Wahnsinn. Das war wie, wenn kennt ihr Project X, den Film? So absolut. Ähnlich war das. Nur mit Klatschen und Freuen und nach Merch greifen. Das also die haben sich da echt das Zeug aus den Händen gerissen, ey. Das war wie wilde Tiere. Das war wie so eine Raubtierfütterung. Ja. Und man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt war Richard richtig hyped davon. Ich habe mich anstecken lassen. Ich lege dieses Geständnis hiermit ab. Und Peter sah es mir nach. Ja, also hast du mir jetzt wirklich nachgesehen, ne? Meine, mich hat es auch erstmal nicht gestört. Ich bin auch mit hin, wir haben uns damit unter die Leute gemischt. Also ich bin sofort hingerannt. Ich bin sofort rein in die Masse. Ja. Hab mich da wie so ein Vogel mit den anderen hin und her bewegt. Hochgesprungen, um mein T-Shirt zu erhaschen. Irgendwann hab ich es aber aufgegeben. Als ich gemerkt habe, gleich artet das hier aus in eine große Wamserei. Das war also. Die Wamserei habe ich übrigens auch im letzten Podcast. Ja, ostdeutsches Wort. Ne? Ja, es war wirklich so, wir standen halt auch relativ weit hinten, da kommt nicht mehr viel an. Und wenn es in die Richtung kommt, dann siehst du halt 1000 Hände, die in die gleiche Richtung gehen, um es jetzt mal zu übertreiben. Und mir ging richtig auf den Keks, dass alle so extrem durchgedreht sind. Rund um dich herum sind überall Hände rumgeflogen, die haben dir bald einen Arm abgerissen nebenbei, auch wenn du nicht mit hochreisen wolltest. Hast du den einen Typen gesehen? Entschuldigung, hast du den einen Typen gesehen? Unter Druck, der dich mitgerissen hat wie so eine Welle. Was? Ja, Entschuldigung. Hast du den einen, das fällt mir gerade dazu ein, hast du den einen Typen gesehen, dessen Oberarme ungefähr so groß waren wie mein Kopf? Nee. Der auch hochgesprungen ist. Ein ziemlich massiver Typ, ja. Ein ganz schöner Schrank. Hab ich nicht gesehen. Das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich stell mich doch mal lieber zu dir. Na, rechts neben mir war so ein Typ, das war so eine Mischung aus Giraffe und Mensch. Ey, der war so riesig. Also, der war im Stand schon doppelt so groß wie ich, um es mal auf die Palme zu bringen. Falls jemand den Anime Attack on Titan kennt, so groß war der ungefähr wie die kleinsten Titanen. So 4 bis 5 Meter. Nee, Quatsch, der Typ war halt ein bisschen größer und da war einfach kein Rankommen für mich. Das war für mich so wie so ein NBA-Star. Du kannst ihn versuchen zu blocken, aber im Stand ist er noch höher als dein höchster Sprung jemals war in deinem Leben. So. Und das ging mir dann übelst auf den Keks. Und rundherum waren irgendwie nur große Menschen. Vielleicht bin ich auch zu klein für diese Welt, aber... also Richard hat es mir dann irgendwann angesehen, mir ging es richtig auf den Keks. Ja, ich habe dann gesagt, ey, ich muss jetzt hier mal raus. Ey. Ich habe mich dann der Situation ergeben und wir haben auch dann ziemlich schnell den Ort verlassen. Ne? Ja, ja, weitergegangen. Wir sind dann weiter, genau. Du hast unterwegs noch irgendwo ein Herz aufgesammelt, also so ein Anti-Stress-Ball. Oh und ja. Im Endeffekt haben wir dann auch gebraucht, ne? Ja, genau. Im Endeffekt haben wir dann noch ein bisschen rumgeguckt, dann haben wir noch die Bundeswehr, glaube ich, entdeckt. So ein Stand war da noch. Riesenstand. Ein bisschen rekrutiert haben sie noch. Ja, genau. Jedes Jahr. Es wird jedes Jahr größer. Die Bundeswehr. Ja, ja. Und ja, im Endeffekt dann sind wir so ein bisschen zum Freudigen übergegangen, dann sind wir wirklich zu diesen Merch-Ständen gekommen, was es da so alles gibt. Also natürlich viele T-Shirts. Man hat teilweise von den Publishern nochmal einzelne Stände, also hat wirklich dann nochmal Ubisoft einen eigenen Stand, Wargaming, die Rocket Beans natürlich auch ihren Shop. Und dann hat man natürlich auch viele Leute, die so Manga, Anime-Kram, so Japanoiden Merch verkaufen, sage ich jetzt einfach mal so salopp. Comics, auch Mangas natürlich auch, also Sachen zum Lesen. Unglaublich dicke Kuscheltiere. Hast du die gesehen? Ich habe noch nie solche Plüschtiere gesehen vorher. Also Perücken habe ich auch gesehen. Also für die Cosplayer natürlich auch das Mecker schlechthin. Was haben wir noch gesehen? GameStop war auch da, hat so ein bisschen was verkauft an Merch. Panini Comics, ja. Habe ich mir noch einen mitgenommen. Ja? Ein Comicbuch, ja. Was hast du denn da mitgenommen? Von Batman. Lass mich jetzt lügen. Wie heißt das? Ich habe leider vergessen, wie es heißt, aber es ist auf jeden Fall ein Batman-Comic. Comicbuch. So, es sind zwei Teile zusammen in einem. Konnte ich leider nicht widerstehen. Zu den hast ganz gut zu meinen zwei T-Shirts gepasst von Batman, die ich mir davor noch gekauft habe. Stimmt, dazu müssen wir auch noch kommen, denn wir müssen, ja, müssen nachher noch zur Merch-Ausbeute, also mit dem Merch-Hunter, ja, genau, genau. Und die Kaufausbeute müssen wir auf jeden Fall noch ausbeuten. Aber wir hatten ja auch schon einen guten gemeinsamen Nenner. Wir hatten ja alle schon einen World of Tanks, ne? Ich glaube, du darfst das Mikro nicht so nah dran halten. Ich glaube, es übersteuert ein bisschen. Alles gut. Oh, an dich? Alles gut, das wird auch noch nachgespiegelt, keine Sorge. Ja. Ja, was ja ich wollte sagen, wir hatten ja eigentlich alle auch schon eine gute Grundlage geschaffen, ne? Mit einem T-Shirt im Sack, ja? Von ja, World of Tanks. Genau, das war eigentlich unsere erste Ausbeute schon. Da war natürlich noch mehr drin, aber dazu später mehr. Das würde ich wirklich nochmal so eine eigene Merch-Kategorie machen. Eine Excel-Tabelle, ja. Eine Excel-Tabelle. So eine Einkaufsliste, so langsam abgehakt. Ja, auf jeden Fall, also es waren so Unmengen an Merch und bei Richard und mir speziell war es so, wir sind manchmal gar nicht mehr vorangekommen. Ich habe irgendwann zu Richard gesagt, ey Richard, langsam geht mir diese Halle auf den Keks. Es ging nichts mehr. Wir kommen hier nicht voran. Den unteren Stock hat man relativ schnell fertig, aber der obere Stock war so voller Kram, wirklich da voller Menschen. Na, voller Menschen, das war das Nächste. Ne? Also stimmt. Also da kam ein Stand an dem anderen. Und ich hatte das Gefühl, es wiederholt sich auch manchmal wieder. Es hat sich viel auch wiederholt, ja. Aber manche hatten dann nochmal so spezielle Sachen, wie ich sag nur, in der einen Ecke, das hat mich richtig begeistert. Da war so ein Stand mit so speziellen Statuen, Figuren von Videospielen, Charakteren aus diversen Spielen eben. Also so richtig geil gemacht, so richtig geil in Szene gesetzt, richtig groß auch. Da war so ein richtig großer Bowser mit fetter Flamme dran, so der da stand. Ich weiß gar nicht mal, wie die heißen. Da haben wir uns aber auf jeden Fall auch Flyer mitgegeben. Da haben wir uns das mitgenommen. Genau. Das fand ich so stark, also unter anderem auch von mir eine Lieblingsserie, Metal Gear Solid, habe ich ja schon mal in einem Podcast erwähnt, also breit drüber geredet, weil das Nerdherz sprechen lassen und da hatten sie auch richtig ein paar geile Sachen, Psycho Mantis und Snake selber. Für mich der beste Stand in dieser Halle war tatsächlich der, in der aus Australien, ich habe mich da mit dem Verkäufer ein bisschen unterhalten, die haben aus Australien dort so Transformers und Aliens und alle möglichen Figuren, die man so aus der Popkultur kennt, aus Metall, also richtig aus Metallteilen. Ja, ja, ja. Und die waren auch alle beweglich und die konntest eigentlich theoretisch auch mit denen spielen. War zwar ein bisschen teuer, klar, Handarbeit und so weiter, aber da stand ich echt davor und habe überlegt, ob ich mir einen meiner Lieblingsmonster-Bösewichte mitnehme, das Ding Xenomorph, das Alien. Ne? Die hatten ja ein richtig großes Alien auch so zusammengebastelt. Weißt du noch, was es gekostet hat? 15.000 Dublonen, ey. Die hatten auch Transformers richtig geil zusammengebastelt, auch noch bemalt. Alles beweglich, du konntest alles bewegen. Jetzt sah alles richtig gut aus. Die habe ich mir gemerkt, Room Number One. Ja. Ruhig mal danach gucken, also mega geil. Könnt ihr euch echt mal angucken. Also wenn ihr mal 15.000 Euro zu viel habt, dann können wir euch das echt empfehlen. Unter anderem hatten die auch so Totenschädel, die sie auch umgestaltet hatten. Die fand ich auch stark. Ja. Da hatten sie unter anderem einen Darth Maul, den fand ich richtig gut. Da sind dann noch Yoda. Die Spitzen drauf. Yoda. Ein Batman gab es, ein Joker gab es. Ja. So verschiedene DC-Helden hatten sie. Marvel-Helden auch, glaube ich. Captain America habe ich gesehen. Dann natürlich auch Star Wars-Figuren hatten sie auch aus Restbeständen gebastelt. Also C3PO habe ich gesehen, Yoda, einen R2D2, also echt cooler Kram. Aber man muss sich das mal angucken. Die haben das echt so schön detailverliebt umgesetzt. Also so Kettenglieder teilweise als Haare genommen und sowas. Ja, Wahnsinn. Ich mag sowas. Sachen wiederverwenden und dann in Szene setzen nochmal. Recycling at its best. Unheimlich kreativ und aufwendig, ja. Aber ich habe tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt, Olli, ich glaube, Richard auch, irgendwas mitzunehmen. Also, es gab kleinere Figuren für einen Fuffi. Genau, 50, 60 Euro. Das ist es einem eigentlich wert. Also, so eine Figur, die findest du nicht überall. Also, das war schon ein besonderer Stand, muss man schon sagen. Ja. Das ist allemal wert. Ja, und eben das, die Herkunft, finde ich, ist auch cool. Also aus Australien, man kommt mal jetzt mal an Sachen, die jetzt aus Australien sind, einfach mal so. Mhm. Also das fand ich schon toll. Und halt eben noch Handarbeit. Und das sind alles ganz normale Sachen, die man so in der Garage findet. Also Muttern, Schrauben, irgendwelche Blechteile, so eine Fahrradkette. Also das sind wirklich alltägliche Gegenstände vielleicht, so die der ein oder andere in der Garage findet. Ja. Daraus schweißen die dann erstmal ein Alien zusammen oder ein Transformer oder so. Das ist schon mega. Ein Stand, der es mir noch angetan hatte, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast, Olli, der war relativ in der Nähe davon, da hatten sie so Sturmtruppler-Helme liegen und da waren manche sogar noch bemalt und lackiert und sowas. Also da gab es dann Sturmtrupplerhelm mit Flash drauf. Das ist eigentlich so konträr, dass man denkt, das funktioniert überhaupt nicht. Aber das war so gut umgesetzt, dass du dann auf der Rückseite noch Flash hattest, so seitlich, ich glaube, ein Green Arrow Sturmtrupplerhelm gab es noch. Fand ich auch gut. Da ist sogar Bilder von, das kann ich dir später mal zeigen. Ja, wenn gerne, wenn die habe ich nicht gesehen. Wenn du mal nicht Auto fährst. Ja. Die waren echt auch stark. Also da habe ich auch stark überlegt. Ich glaube, die kamen so um die 200 Euro. Also das waren richtig geile Originalhelme und dann noch so cool bemalt. Also richtig cool. Habe ich auch gerade nochmal, ich gucke es gerade nochmal durch. Und an demselben Stand, da habe ich mir leider, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo zufällig fotografiert habe, wie der hieß, der Stand. Ah, verdammt, das habe ich vermehrt. Ah, das ärgert mich immer. Ich gucke immer gerne, wie heißen die Macher, die Hersteller, wie heißt die Company, das Unternehmen, gell? Und da habe ich es leider nicht fotografiert. Das ärgert mich jetzt gerade. Und die hatten unter anderem auch so richtig coole Poster liegen. Unter anderem dann auch so von Kratos aus God of War. Ja, Black Panther sehe ich hier gerade. Hier der Bösewicht aus Infinity War. Thanos, bin gerade nicht drauf gekommen. Also verschiedene Videospiel-Nerd-Charaktere, so richtig im Porträt, bisschen sieht aus wie so eine Bleistiftzeichnung mit so leichten Farbansätzen, also richtig mit ordentlichen Pathos gemixt, also mega coole Artworks, also habe ich so selten gesehen. Da ich auch stark mit mir gerungen, ob ich sowas mitnehme. Ja, ist auch hilfreich, sich dann ab und zu, ne, wirklich die Hersteller aufzuschreiben, ja, um es dann auch wiederzufinden. Definitiv, ja. Die hatten auch richtig coole Bilder von Stranger Things, von der Serie. Fand ich auch mega. Also für Fans von Stranger Things waren auch sehr coole Artworks dabei. Also das zeige ich dir später mal, Olli, was ich ja noch so fotografiert habe. Da war echt noch geiler Kram dabei. Scroll nehme ich hier gerade ein bisschen durch. Scroll. Und guck gerade noch so. Lass gerade noch mal so ein bisschen Revue passieren. Ich habe es nämlich gar nicht mehr ganz im Kopf. Was war, das war eigentlich schon mit das Highlight von der Halle, oder? Kam da noch? Kam da noch was? Der Rest war eigentlich dann so relativ Standardkost. Also für mich ein Highlight waren natürlich noch die Rocket Beans. Wo man jetzt sagen muss, gut, so viel haben die auch nicht liegen gehabt. Viele T-Shirts, also Klamotten. Peter, ich sag nur Stichwort Andi. Oh, das haben wir fast vergessen. Stimmt. Deswegen sage ich es. Da hatten wir es ja vorhin schon mal mit der Anekdote, natürlich, die Rocket Beans habe ich ja vorhin mal erwähnt, dass man, das war einer meiner, nach Wargaming, meine erste Anlaufstelle hinterher gleich. Und das Lustige war, wir sind quasi noch zum Moin Moin gekommen. Und das Moin Moin werdet ihr, wenn dieser Podcast rauskommt, wahrscheinlich schon längst gesehen haben, für diejenigen, die Rocket Beans verfolgen, war mit Andi Strauß. Coole Sache. Und Booty kam noch dazu und dann hatten sie noch so ein paar Leute auf der Bühne. Ich kam später dazu, da weiß ich nicht genau, was das sollte. Ich hatte das Gefühl, das waren einfach Leute aus dem Publikum, die sie hochgeholt haben. Dafür muss ich mir das Moin Moin noch mal richtig angucken. Weiß nicht, was sie da genauer angezettelt haben, das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Das ist blöd, wenn man so zu spät dazukommt. Aber es war trotzdem noch ein sehr unterhaltsames Moin Moin, wir haben viel gelacht. Und das war natürlich auch eins der Highlights von Richard. Was ich nämlich nicht wusste, dass Richard nebenbei Poetry Slam. Dass Richard dass Andi Strauß auf Poetry Slams macht, das wusste ich. Aber dass Richard nebenbei Bücher liest oder ein Buch liest von Andi Strauß. Absolut, absolut. Welches liest du da aktuell? Genial, der Mann. Established Mensch. Da hat er seine besten Slam-Texte, die auf seinen Poetry Slams oder die er so geschrieben hat und noch nicht vorgelesen hat, zusammengetragen. Das habe ich gestern Abend noch auf der Toilette gelesen. Das liegt da so schön neben meinem WC. Ich lese das jeden Abend, wenn ich auf Toilette sitze, kurz bevor ich ins Bett gehe. Und ich kenne den Andi Strauß nur vom Poetry Slam. Und er schreibt tolle Bücher, worüber sich, glaube ich, auch sein Leben finanziert, ja. Auf Amazon tolle Bücher, werde ich mir noch alle zulegen. Und das war wirklich eins meiner Highlights gewesen, ein absolutes Highlight. Der Kracher war ja, das muss man noch dazu sagen, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen und du hast damit angefangen und ich wusste das gar nicht, dass du so Andi Strauß kennst überhaupt, dass du den cool findest. Ja, ich liebe den, ich liebe den. Ja. Und du erzählst das so und dazu muss man sagen, in der Truppe, in unserer Gamescom-Truppe war noch jemand dabei, der ist so ein bisschen mit einem Rocket Beans Cosmos auskennt. Und wir sind natürlich dann gleich eingeschritten und haben gesagt, was Andy Strauß, der war beim Rocket Beans eine ganze Weile als festes Mitglied und jetzt ist er mal so als Gast zu sehen, so mal unregelmäßig. Und wir guckten uns an und Richard hört das und sagt das, was? Der war bei den Rocket Beans? Ich war schockiert. Das wusste ich gar nicht. Das war für uns schon wieder das Highlight. Und das Oberhighlight war einfach, dass er tatsächlich noch dieses Moin Moin gemacht hat. Also besser konnte es eigentlich gar nicht kommen für dich, Richard. Ja, und ich habe mich total gefreut. Ja, also das war wirklich eins der Highlights. Also ja, und dann kam natürlich Andy Strauß auch danach noch runter und ist eben ein sehr nahbarer Mensch, muss man einfach sagen. Absolut coole Socke. Wie einfach viele aus dem Bodenkosmos auch, aber Andy Strauß ist dann nochmal so so ein ganz eigener Mensch, Typ Mensch, muss man sagen, so der da so ganz gechillt, locker drauf ist, ach komm, lass mal rausgehen, einen rauchen, und der unterhält sich mit dir wie so ein Kumpel. Also unfassbar, was der Mensch für eine Ausstrahlung hat. Also das ist halt ein Friese, ne? Na, der hat auch eine nette Friese. Oh ja. Das ist wahr. Und da ist natürlich Richard. Hast du die Hose gesehen? Ja, die Hose. Die rote Hose, die rote Korthose. Das war der mit der roten Hose. Kleiner Insider. Oh Mann. Könnt ihr nicht wissen, Jungs. Ja, kannst du doch nicht wissen. Kannst du doch nicht wissen. Und das Coole war einfach, der kam dann von der Bühne. Und das war für mich noch so ein kleiner Schock, positiver Überraschungsmoment. Er läuft so an uns vorbei. Und da liefen zwei Menschen mit. So. Und wir wollten ihn dann auch so drauf ansprechen, hey Andi, hast du mal kurz Zeit für ein Foto? Und er sagt dann, ja, kommt einfach mit, ich gehe jetzt raus. Gell? Genau, ja. Und wir laufen so hinterher und da liefen schon zwei Leute vor uns, eine junge Frau und ein junger Mann. Und ich gucke so den jungen Mann an und denke so, warte mal, den kennst du doch. Mit dem war ich mal zusammen. Mit dem war ich mal zusammen. Der hat mich entjungfert. Nee, plötzlich fiel es wie Schuppen von meinen Augen. Schuppen? Es war das Monster von Loch Ness, das war jetzt 3,50. Nein, es war ein ehemaliger Klassenkamerad von mir, mit dem war ich damals zusammen in der Klasse, mit dem habe ich zusammen Abitur gemacht. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, und da läuft der direkt neben mir und ich sage, ey, was geht ab? Und dann standen wir jetzt so draußen mit Andy Strauß und plötzlich triffst du da so jemanden wieder, den du seit Jahren nicht mehr gesehen hast. Also es war total lustig. Ich habe Peter dann gleich mal dazu verdonnert, ein Bild zu machen, ja. Ich habe mich wahrscheinlich, also von Andi und von mir, ich habe mich wahrscheinlich wie der Ober-Fanboy da aufgespielt, ja. Aber er war echt cool drauf, der Andi, ne, hat echt einen guten Tag gehabt, glaube ich, wie immer. Ja. Jeder Tag seines Lebens. Und hat sich dann erstmal ein Bierchen gegönnt. Das war auch gut. Hat erstmal Kur gemacht, Gesundheitskur, Aloe Vera erstmal. Zigarette, Bierchen, Kippchen. Das war auch cool gemacht von Andi. Sagt Andi so, ja, nee, ich habe kein Bier. Irgendjemand hat ihn gefragt, brauchst du ein Bier oder hast du ein Bier? Ich krieg hier alles kostenlos hier. Ach, ich muss nur fragen, hat er gesagt. Ja, genau, ich krieg alles kostenlos. Auch Bier. Ich muss nur fragen. Bier? Ja, richtig laut. Hat er einfach so ganz laut rumgeschrien, Bier? Und schon kam ein Bierchen geflogen. Ja. Da sind natürlich ein paar Leute los und haben ein Bier geholt. Genau. Das war halt auch so eine witzige Aktion. Aber ich war mega glücklich. Ich habe auch zu ihm gesagt, krass, ey, ich habe so viele Poetry Slams, ich bin wirklich ein Fan von ihm, muss ich an der Stelle zugeben. Und habe so viele Poetry Slams, nur daher kenne ich ihn ja, geguckt. Und habe ich ihm auch gesagt, Mensch, dich hier zu treffen und so. Da hat er gesagt, er wäre schon 2 Jahre bei den Beans, ja. Mhm. Hast du was verpasst? Rocket Beans? Ja, also. Ist Leben. Ja, ich merk's. Also, ist eine ich kenne ja nur Game One von früher, ja. Muss ich ehrlich zugeben, Rocket Beans. Da bin ich nicht so up to date, aber werde ich mich jetzt wohl mal, oder? Oder? Fragst du mich oder was? Nee, das war dein Herz. Das war eine Feststelle. Mein Herz hat gerade gesagt, ja, das konntest du aber nicht hören. Aber wie gesagt, Andy wirst du da jetzt nicht mehr so häufig sehen. Aber auch schade, dann lasse ich es sein. Okay, dann nicht. Nein, ich werde es trotzdem machen. Die ist lieber so weiter. Nee, aber da, das ist echt das cool auf jeden Fall. Das ist für mich auch immer ein Highlight bei Rocket Beans, ohne Mist, wenn der auftaucht. Also. Da bringt er nochmal einen ganz anderen Schwung rein. Also die Rocket Beans an sich, die vereinen auch so einen kreativen Kosmos an Leuten. Also das ist unfassbar. Was dafür Leute stranden, sag ich mal in Anführungsstrichen. Ja, also ja. Mega cool. Also das ist so, Echt, so. Da ist ein Auffangbecken, ja, für. Das hat mal irgendjemand geschrieben in den Kommentaren unter dem Video, hat gesagt. Auffangbecken für coole Leute, ja. Genau, Auffangbecken für kreative Köpfe. So. Ach, ist ja cool. So, das hat einer geschrieben, original unter das erste Video mit Andy Strauß oder das erste Moin Moin. Ja. Du kannst zum Beispiel die ganzen alten Videos, die sind ja alle on demand verfügbar. Kannst du bei YouTube nachgucken? Ach echt? Mit Andy Strauß. Ohne das, echt wirklich? Mit Rocket Beans Kanal. Dann werde ich das mal machen jetzt, ja. Und dann kannst du die ganzen Moin Moins, der stellt in ganz vielen Moin Moins, stellt der andere Poetry Slammer oder andere Künstler noch vor, also richtig stark. Ach, also ja. Der hat da Leute vorgestellt, die ich auch noch nicht kannte. Ja, ich habe ja Andy noch den Labello geschenkt, ja. Hast du das eigentlich noch mitbekommen? Ja, ja, stimmt. Habe ich für 4 Euro ein Labello gekauft. Weil ich Idiot wieder aus der Emotion heraus gekauft habe. Wie ein Fanboy, ich sag's doch. Wie ein fucking Fanboy. Und dann habe ich ihm den Labello geschenkt und habe zu ihm gesagt, Andi, hier, der Labello, der ist für dich. Damit deine Lippen immer gut befeuchtet sind für deine Texte. Ich weiß nicht, was er von mir gehalten hat. Aber ich hoffe, es war irgendwie ein bisschen zärtlich. Er kam ein bisschen zärtlich rüber. Er hat sich auf jeden Fall drüber gefreut. Aber hatte gleich auch ein bisschen Angst. Er wusste nicht so genau, was ja, hier, das was war, weil ich auf seine Hose geguckt habe. Ich habe ja vergessen, ihn zu fragen, wo er die Hose, wollte ich ja noch eigentlich noch. Wo hast du die Hose her? Ja. Gib die her, zieh die aus. Nee, also mega, mega coole Begebenheit. Man muss auch noch sagen, also du hast dein Bild mit Andy Strauß bekommen. Natürlich. Meine zwei Highlights waren zu dem Zeitpunkt schon erfüllt. Ja. Spider-Man und Andy Strauß. Ist eigentlich fast dasselbe, nur ein bisschen anders. Das hätte sich Andy Strauß auch nie träumen lassen, dass er mit Spider-Man zusammen als Highlight mal von irgendjemand genannt wird. Sag mal, von der Hose her gesehen, naja, die ist eher blau, ne, bei Spider-Man. Ja, ja. Aber der hat auch viel Rot drin halt in seinem Kostüm, gell? Mhm. Ja, man muss auch noch sagen, jemand anders von unserer Truppe, der auch im Rocket Beans Kosmos ist, hat auch noch ein cooles Bild bekommen mit Krogi. Das war nämlich auch während des Moin Moins, kam Krogmann mal runter. Krogi, ja, Seite. Ja, Krogi. Michael Krogmann, der hat immer dieses E-Drum-Set gespielt bei den Rocket Beans auf der Bühne. Ja. Das ist Michael Krogmann. Ein Krogi kam mal zwischendurch runter, hat ein paar Bier abgeholt, hat jemand Bier geholt für den und kam runter und da hat eben der andere junge Mann aus unserer Truppe ihn kurz gefragt, ob er ein Bild mit ihm haben kann und ist auch auf seine Kosten gekommen. Hat auch mit Krogmann schönes Bild bekommen. Da haben wir auch direkt Astra-Bierchen, ne, hinter der Couch versteckt. Ja, bei stimmt. Rocket Beans. Das haben wir gesehen. Wir hatten so einen leichten Blick hinter die Kulissen. Ihr könnt vielleicht noch mal gucken bei dem Moin Moin. Eventuell sind wir mit drauf. Also es gibt so Kameraperspektiven, wo man dann rechts an der Seite die Leute sieht, die so vom Drumset von der Seite reingucken in die Bühne. So, wir haben da von der Seite eben auch geguckt und hatten mal so einen richtigen Blick wie hinter das Drumset, hinter die Kulissen gehabt, wo dann einfach auch mal ein Koffer da lag von Krogmann hier mit Mr. Cracker drauf, was eben seine Band ist, hier die Rock'n'Roll Band, in der er spielt. Onkel Cracker jetzt, gell? Genau, ja. Onkel Cracker, der, gell? Den meinst du, gell? Ja, also nur Krogmann halt. Ja, der spielt. Und denen die Schwester ist das, gell? Was geht ab? Es ist spät. Ja, stimmt, es ist wirklich spät. Ja. Wenn ihr wisst, wie spät. Uns stand einfach mal noch so ein bisschen Astra-Bier rum. Ja, so, jetzt versuchen wir mal unseren Rundgang ein bisschen abzuschließen noch. Wir waren dann noch in Halle 10, also nach dem Merch-Hunting ging es dann in Halle 10. Und dort war eher so dieser Family-Friends-Bereich mit so leichten Gaming, so nostalgisches Gaming. Und die Indie-Arena war noch mit drin. Naja, und ein riesen Skateboard-Park und Lasertag. Genau. Und also eben solche, also auch Spiele natürlich. Das, also es ist bei der Gamescom, das wissen viele vielleicht nicht so. Aber Gamescom dreht sich nicht nur um virtuelle Spiele, also um irgendwelche Software oder so, sondern es gibt alles. Also es gibt Kartenspiele, Brettspiele, interaktive Geschichten, Lasertag eben, wie gesagt. Wir haben unten drei erwachsene Männer, da war ich dabei bei diesem Trio. Erstmal mit Nerf Guns gespielt, ne? Also das ist auch alles vorhanden. Das ist ziemlich cool. Das macht eben diese Vielfalt aus bei der Messe. Ja. Ja. Mal Olli, würdest du sagen, es geht auch viel um subtile Spiele? Welche an was denkst du gerade? Auch nichts Bestimmtes. Einfach so. Also weiß ich nicht. So. Würde ich vielleicht nicht sagen. Alles klar. Also diese Halle haben Ich versuche einfach überzuleiten. Hardcore Silence. Okay, weiter geht's. Unter anderem habe ich mit Richard mal kurz eine Runde Hatties, oder wie spricht man das aus? Ey, das war so, das war so geil. Hatties, Hatties. Ja, also im Prinzip Ping-Pong oder Tischtennis mit dem Kopf. Also man spielt sich den Ball per Kopf, Ball, also Kopfstoß immer wieder hin und her. Und das ist ultra anstrengend, das glaubt ihr gar nicht. Ja. Beim Tischtennis denkt man immer, Tischtennis. Von der Lendenwirbelsäule her gesehen, ne? Dazu muss man noch sagen, Richard hat sich vor 2 Tagen schön verlegen auf seiner Couch und hat seitdem Probleme gehabt mit seinem Nacken. Ja. Da hat der Stiernacken nicht mehr funktioniert ganz. Es ist gestern besser geworden, als wir bei Olli seinem Freund übernachtet haben. Es ist besser geworden auf dem harten Boden, wirklich. Und dann haben wir einfach mal heute original Tischkopfball gespielt, sage ich jetzt mal. War aber sehr spaßig. Man muss eben sagen, beim Tischtennis denkt man so, ja, gut, Tischtennis kann natürlich auch sehr anstrengend werden, gell? Aber da hast du eben immer mit der Hand so deine Reichweite. Wenn du nach unten gehst, nach oben gehst, also wenn der Ball mal von der Platte runterspringt und nicht schnell genug warst, dann nimmst du den von unten wieder hoch, gehst mal leicht in die Knie. Aber eben beim Tischkopfball ist es eben so, du musst mit dem ganzen Körper mitgehen. Ja? Ist ja eigentlich logisch, gell? Aber wenn du das einmal spielst, das ist dermaßen krass für den Körper, auch wenn der Ball zu kurz kommt, du darfst mit dem Körper auch, mit also allen möglichen Körperteilen, ja, auch mit deinen Gliedern auf die Platte. Ja, stimmt. Also, wir haben dann Leute gesehen, die... Kanntest du es eigentlich schon, das Spiel? Ich habe das mal so, irgendwo habe ich es mal gesehen. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe selber noch nie gespielt gehabt. Das war eigentlich eine perfekte Gelegenheit, das mal auszuprobieren und mir hat es richtig Spaß gemacht. Und ich finde es auch cool, dass man sich da einfach so reinhechten kann in die Platte. Dass man auch Sachen einfach mal Volley nehmen kann und sowas, aber eben alles mit dem Kopf. Das ist gar nicht so ohne, weil du eben immer den Kopf hinter den Ball kriegen musst. Irgendwie. Ja, da waren auch noch so 2 so Profis, ne? Die den richtig losgelegt haben, ne? Also die haben einen abgezogen. Mal gezeigt, was da möglich ist in dem Spiel, ne? Die haben bald wie Tischtennisspieler da ständig die Bälle angeschnitten mit dem Kopf und sowas. Also ich hab gedacht, ich sehe nicht richtig. Und ich fast ein Auge rausgeholt. Ja, ja, der eine flog plötzlich über den Boden, mit einem übelsten Hechtkopfball gemacht. Also krass. Wie fandst du es vom Fun-Faktor her? Also ja, cool. Also mir hat es Spaß gemacht. Also wie gesagt, es war auch mir auch, absolut. Aber auch sehr spaßig. Also ich fand's schön. Ja, ich werde mir so einen Ball auf jeden Fall bestellen. Also auf das jeden war Fall ein schönes Erlebnis. Richtig geil. Das ist so ein spezieller Ball auch, ne? Der ist nicht zu hart. Naja. Also wir werden es auf jeden Fall mal wiederholen, denke ich. Definitiv. Da war noch ein Lacher mit drinne, ne? Ich hatte dann diesen Chefs da von dem Stand da erzählt, dass wir mal in der, also alle, wie wir hier sitzen, in der Ausbildungszeit uns mal vor langer Weile, wir hatten ja so ein Maskottchen, vielleicht kannst du dazu noch mehr sagen. Es war auch dabei, unser Maskottchen. Ja, genau, das Maskottchen war sogar dabei. Das war im Prinzip ein kleiner grüner Ball, den man teilweise als Anti-Stressball nehmen könnte, sag ich mal, den man ein bisschen kneten kann. Als Anti-Stressball. Als Anti-Straußball, den man auch rumwerfen könnte. Oder wir haben dann teilweise auch Fußball damit gespielt. Ja, der wurde oftmals, Richard hat es ja gerade schon angekündigt, wir haben zusammen unsere Ausbildung gemacht, wir 3 hier, wie wir zusammensitzen. Der wurde dann auch zweckentfremdet, ja, wurde dann für diverse Pausen genutzt und haben da hat eigentlich allen möglichen Kram mitgenommen. Den ganzen Schmodder von den Fluren im Haus und alles mögliche. Also wir haben wirklich alles. Der hat aber verbunden. Also die Lehrer, die ursprünglich eigentlich total dagegen waren, dass wir da einfach den Ball rumkicken, haben irgendwann sogar mitgemacht. Das stimmt. Also stimmt, das war ein sehr gutes Kommunikationsmittel. Wir haben ihn dann eben auch passend zu seiner Farbe, der ist grün, Flapper genannt. Ja. So eine kleine Anspielung an einen gewissen Film. Und ich hatte eben dann nach dem Begeisterungssturm, was das Spiel durchaus in mir, dir auch, Peter, ne, ausgelöst hatte, den Leuten von dem Stand erzählt, dass wir eben diesen besagten Flapper mal genutzt haben und haben ein ähnliches Spiel gespielt, ne, wie dieses Hättest, nur mit dem Bauch. Ja, genau. Da haben die sich total weggeäumelt, ne? Also die waren echt... Schön die Wanne benutzt, die Wampe. Haben immer den Ball mit der Wampe. Ja, du, ich denke mal, wenn die jetzt Patent anmelden, ja, Idee geklaut und so, ne? Ihr habt es zuerst gehört, Leute. Ihr seid unsere Zeugen. Die Zeugen Flappers. Genau. Also, ja, also es war, wie gesagt, mega spaßig. Was auch noch in Halle 10 war, war das Cosplay Village. Stimmt. Da waren auch noch die Cosplayer unterwegs, da waren wir dann auch mal kurz. Und da war für mich dann wirklich, da war ich zwischen Himmel und Hölle. Wir sind da original reingekommen, da gab es eine kleine Bühne und die haben dort auch ein Bühnenprogramm gemacht. Und wir kommen dort an und ich sehe wirklich, wie Tommy Krabbeis, gerade noch der Erfinder von Bernd das Brot, und super Musiker, super Autor, der hat einen Film gedreht, Buch geschrieben. Das ist für mich ein Ultra-Vorbild, dieser Mann. Hat seine eigene Firma, also, ach, Mann, das allein schon musikalisch ist ja für mich so ein Riesenvorbild, was der kann. Unter anderem ein echter wahrer Held geschrieben, während er sich noch an High-Five-Zeiten erinnern kann. Ja, du bist Regisseur von Mara und der Feuerbringer, wo Schandmaul die Musik mit ihm zusammen dazu gemacht hat. Er hat dem Regie geführt und es ist wirklich ein großartiger Mann. Eine strahlende Persönlichkeit. Genau, und wir haben uns eben zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen aufgeteilt. Peter ist eben mit Richard zusammen ungefähr eine halbe Stunde nach uns quasi dadurch. Und wir standen eben auch schon bei Tommy Krabbeis und haben eben zum Soundcheck zugehört und als die dann angefangen haben, das erste Lied zu spielen. Und dann sind wir aber weitergegangen, weil wir dann auch zeitlich gucken wollten, dass wir noch rechtzeitig alle Spiele irgendwie testen können, die wir irgendwie testen wollten. Und deswegen haben wir uns den ganzen Auftritt nicht angeschaut. Aber das war so, musste eine halbe Stunde gewesen sein, die wir uns da verpasst haben. Ja, das war richtig ärgerlich. Mehr war das nicht. Tommy Krabbeis hätte ich gerne mal live gehört, ohne Mist. Ja. Der hat ja ein echter wahrer Held offenbar auch gesungen, weil wir kamen gerade an, da war er fertig mit dem letzten Song und hat dann noch gesagt, wäre ein echter, hat dann noch so ein soziales Projekt eben noch so ein nicht soziales Projekt, also ein Spendenprojekt ja, noch beworben, angekündigt, so ja. beworben. Ne? Hat gesagt, ihr könnt auch echte Helden sein und sowas. Da habe ich gedacht, fuck, da muss das gerade gesungen haben. Das hat mich richtig geärgert. Gerade weil ich eben auch mal ein Cover auf meinem YouTube-Kanal davon gemacht habe, als damals Hi-Fi TV, jetzt habe ich so einen Contest gemacht hatte und ach, ich liebe diesen Song einfach auch. Ja, ich auch. Ja, du sahst wirklich nicht gut aus in dem Moment, Peter. Ich war richtig ein bisschen war mein Herz gebrochen. So. Und dann habe ich nochmal geguckt, es gab da noch eine Tafel, auf der die weiteren Tagespunkte von dieser Bühne in diesem Cosplay Village standen. Und dann habe ich gesehen, das war der nächste Downer, dass Jan Hegenberg um die Mittagszeit rum auch gespielt hatte. Das war für mich gleich der nächste Hieb in die Magengegend und habe gedacht, oh nein, du hast alles, was musikalisch, nerdmäßig für dich richtig relevant gewesen wäre, verpasst eigentlich in diesem Tag. Das hat mich richtig geärgert, muss ich sagen. Und dann kam aber kurz danach wirklich ein Engel von der Bühne im Gewand von Tommy Krabbeis mit lockigen Haaren. Und ich hatte Richard an meiner Seite und habe gesagt, ey Richard, wir müssen jetzt zu Tommy. Oh yes. Ich brauche ein Bild mit Tommy Krabbeis. Und Leute, Dinge passieren, Wunder geschehen. Ich habe ein Bild mit Tommy Krabbeis. Ich, ja, super. Ich freue mir den Arsch ab. Ey. So gut. Es ist leicht unscharf, aber Tommy ist mit drauf. Ihr hättet Peter sein Gesicht sehen sollen. Wir strahlen beide. Ich freue mich, dass er sich die Zeit auch noch genommen hat. Er war nämlich fast am Gehen, muss er dazu sagen. Und ich bin noch nachher, Herr Krabbeis. Nee, Quatsch, ich habe gesagt, Tommy Krabbeis, hast du... Ich habe jetzt so ganz komisch angesprochen, so richtig so ehrwürdig so. Tommy Krabbeis. Hast du dich nicht gemeldet? Würdest du noch kurz ein Bild mit mir machen? Wie halt ist, wie man es auch erwartet. Er ist auch so ganz cool. Dann habe ich gesagt, ja klar, komm her, Alter. Kannst du doch nicht wissen, dass ich schon gehen will. Nee, auf jeden Fall, das Picture ist gemacht. Das wird auch auf jeden Fall im Blog landen mit, also auf der Internetseite. Richard, wenn Richard mit einverstanden ist, könnte man ja auch dein Bild mit reinmachen mit Andy Strauß. Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Das war vielleicht auch noch was, vielleicht will Olli noch irgendein Bild mit hinzufügen. Also wir haben da viel Platz, viel Raum auf unserer WordPress-Seite. An dieser Stelle nochmal diedorfshoeinheiten.wordpress.com, wer unsere Seite noch nicht kennt. Man kann ja immer mal drauf hinweisen. So, ja. Und damit war der Tag eigentlich wieder für mich gerettet. Und Richard hat noch ein Bild mit mir gemacht von einem, die haben dort einen kleinen Contest zum Thema Witcher gehabt. Das fand ich stark. Das wäre auch für dich, Robert, an dieser Stelle, wenn du diesen Podcast mal nachhörst, diesen Special-Podcast. vielleicht für dich auch geil gewesen, da sind Haufen Witcher-Leute rumgelaufen. Also ich habe mehrere Ciri's gesehen, ich habe Geralt mehrfach gesehen und ich habe ein Bild von diesem einen Typen von der wilden Jagd, ich weiß nicht mal, wie er heißt, dieser übelst kolossale Typ mit der fetten Keule, den man als ersten General da von der wilden Jagd platt macht, quasi in der Story. Ups, kleiner Spoiler. Ja, also von dem, also das war auch ein Mega-Cosplay. Also der hat richtig diese Rüstung, dieses Balkige von diesem Typ richtig geil dargestellt. Also mega. Das Bild ist leider leicht gegens Licht gemacht worden, aber das können wir vielleicht sogar auch mit reinnehmen. Das fand ich auch stark. Danke an dieser Stelle nochmal an dich, Richard, dass du da als Wingman, Cameraman. Ja, sehr gerne. Ich mache gerne Bilder gegens Licht. Also, ist kein Problem. Solange du mich nicht hinters Licht führst, ist alles gut. Noch nicht. Noch nicht. Kommt noch. Im nächsten Podcast. Der Hinters Licht für Podcast. Mit Richard. Und alle anderen sind nicht mehr anwesend. Wurden hinters Licht geführt. Aber das war doch eigentlich der, im Großen und Ganzen war das doch fast unser Rundgang, oder? Was gab es noch für Highlights dann zum Schluss? Das war eigentlich für uns dann, wir waren ja nur noch in Halle 9. Und da war dann nicht mehr so viel, also gut, The Walking Dead war noch dort in der Halle. Ja. Wie hieß das andere Spiel? Ich komme gerade nicht mehr drauf. Was auch so erzählerisch ist. Life is Strange 2. Life is Strange 2, genau. Das war das auch, Metro war dort. Mehr weiß ich schon gar nicht. PUBG war noch dort. Stimmt, ja. In der Halle. Twitch habe ich gesehen, hatte noch einen Stand. Da habe ich unter anderem auch Hauke gesehen, also wer Hauke so kennt aus dem Rocket Beans Kosmos, Hauke, der Erfinder des How to be a Hero Regelwerks, wer saß dann noch dabei? Gino von Rocket Beans, also für die Bohnen auch wieder eine coole Zusammenstellung. Apropos Bohnen, die haben ja noch eine fette Abschiedsparty gemacht. Ne? Oh ja, das war auch noch an. Mit Konfetti. Also ihr merkt schon, wir sind dann so ein bisschen durchgehetzt, wollten dann noch kurz wohin noch alles zu Ende kriegen. Eigentlich wollten wir den Podcast noch vor Ort aufnehmen, deswegen habe ich vorhin schon mal so gesagt, es hat sich alles ein bisschen verschoben, deswegen nehmen wir ihn jetzt auf der Rückfahrt im Auto auf. Der ganze Plan wurde genommen und in die Tonne original getreten. Ja, was so ist, aber wir können improvisieren und so ein bisschen Motorgeräusche haben noch nie geschadet. Wir sind Männer. Tim, der Heimberger King. Bärenkatapult. Bärenkatapult. Was? Bärenkatapult. Was? Jan Philipp Zimny, zieht in euch rein. Hab ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal empfohlen im Podcast. Awesome. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt bin ich gerade voll rausgekommen. Achso, genau. Beans. Wir sind nochmal zurückgekehrt zu den Rocket Beans. Und die haben nochmal einen richtig runden, geilen Abschluss zu dieser Gamescom. Im Bund Kosmos natürlich Beanscom genannt, richtig geilen Partyabschluss gemacht. Die Leute sind alle noch auf die Bühne gekommen, haben gefeiert, haben sich gefreut, haben da ein Riesenteam nochmal versammelt auf der Bühne. Ey, mega cool, haben da noch Konfetti gezündet. Es hat einfach nur Konfetti geregnet. Ich ärgere mich, dass ich diesen Moment nicht nochmal festgehalten habe, aber den kann man sich am Stream, ich denke mal, on demand vielleicht auch nochmal angucken. Weiß ich nicht, ob sie da nochmal ein kurzes Video zu raushauen. Aber wer es im Stream gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Und da habe ich auch nochmal, das war so mein Running Gag an diesem Tag. Ich habe mir so eine kleine Fake-Akkreditierung quasi, also einen Presseausweis, so einen kleinen Fake-Ausweis gemacht spontan, weil ich eigentlich vorhatte, noch Leute auf der Gamescom zu interviewen. Und damit es ein bisschen seriöser wirkt, habe ich mir einfach so ein kleines Kärtchen gemacht, ausgedruckt, ausgeschnitten, mit meiner besten Schere, die ich jetzt nicht mehr habe, laminiert, gelocht und dann eben Schlüsselband von der AOK am Anfang dran gemacht. Und später haben wir beim Spider-Man stand, Richard und ich, PlayStation 4. Noch so ein richtig geiles PlayStation 4 Band kostenlos bekommen, Schlüsselband, weil wir mal so über den Zaun hungrig geguckt haben, hungrig nach Spider-Man. Gameplay. Tja, wir können über den Zaun gucken. Ich weiß, der war hart. Kann er drin bleiben? Wo kommt der jetzt drin? Bleibt alles drin, ey. Ungeschnitten. Wir flexen ja nichts weg. Ja, und da habe ich natürlich dann dieses PlayStation 4 Schlüsselband dran gemacht. Und davon gibt es auch noch ein Bild von meinem Presseausweis. Ich hoffe, es kam. Stimmt, das haben wir dann noch gemacht, ja. Ich hoffe, meine Geste kam rüber, die ich parallel gezeigt habe. Ja, es war auf jeden Fall witzig. Olli, was hast denn du noch so parallel erlebt? Wir haben jetzt ganz schön viel gequatscht. Welche Games oder welche Highlights hast du vielleicht noch parallel? Muss ich erstmal überlegen. Also na, mein persönliches Highlight, das habe ich mich schon die ganze, also das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich auf die Gamescom wollte, war Metro. Also ja. Ich bin ja so ein kleiner Fanboy, ich habe die ganzen Bücher gelesen, es sind also 3 Stück vom Hauptautoren plus ganz viele, die da noch dazu schreiben, andere Schreiber quasi. Da gibt es 2 Spiele und die bringen jetzt das 3. Spiel raus. Natürlich wird das riesig gehypt. Und kurz gesagt, für die, die es nicht wissen, es geht quasi um eine postapokalyptische Welt. Also nach einem Atomkrieg, nachdem quasi die ganze Erde verstrahlt ist und die letzten Reste der Menschheit, die sind eben in die Tunnel in ihren Großstädten geflüchtet. Und hier speziell geht es eben um die Metro in Moskau. Ja. Und um Artyom heißt der, das ist quasi die Hauptfigur in diesem Kosmos. Ja, ich will da aber nicht zu weit ausschweifen. Wer sich dafür interessiert, kann sich ja gerne mal dazu weiter belesen. Und die haben, was mein persönliches Highlight dieser, eigentlich auch dieser Messe und auch dieser Halle, dieser speziell, ich glaube, das war auch die, ich bin mir nicht mehr sicher, welche Halle das genau war. Ich glaube, Halle 9 war das. Ich glaube, es war Halle 9, ja. Es ist, grob gesagt, spielt es eben teilweise in den Tunneln der Metro, die ja auch langsam verfallen. Und die haben dort wirklich so ein Stück Tunnel aufgebaut von der Metro, ne? Wo quasi in diesem Tunnel die Computer und die Konsolen standen, an denen man dann spielen konnte. Die haben dort Waffen aufgehangen aus dem Kosmos und so, also richtig Requisiten da hingepackt. Ach ja, das habe ich auch noch gesehen, vorbeilaufen. Genau, das war total super. Also das war wirklich eine schöne Atmosphäre. Klar musste man eine Weile warten, also im Schnitt waren es glaube ich so 2 Stunden. Also ich habe dann nach 1,5 Stunden kam ich zum Glück dran, ungefähr. Und man durfte dann aber wirklich auch mal so 20 Minuten dann mal echt mal sich damit mit dem Spiel beschäftigen. So, das war echt super. Ja, Tritschis Kommentar. Wir sind dann zwischendurch mal an Olli vorbeigelaufen und er saß gerade so in der Schlange. Also Olli hatte so einen Klapphocker dabei, saß so gemütlich da mit dem Handy und genau über ihm war so eine Kulisse, irgendeine verseuchte Ratte oder irgendein komisches Wesen. Das ist so ein Mutant eben. Ja. Oder ein Mutant. Und das hing so über ihm. Und Richard original sagt so, das sieht ja aus wie der Geisterbahn. Ja, und ich guck da hoch, guck dieses Vieh an und dachte, ey, da hat so recht der Mann. Ja, das war auch schön in Szene gesetzt. So leuchtet, ja, das stimmt. Das hat übelst gepasst. Ja. Nee, aber also Highlight, das für mich natürlich, weil ich mich da eben auch riesig drauf gefreut hatte. Ja, ansonsten haben wir es eigentlich ähnlich gemacht wie ihr, nur eben noch irgendwie ein bisschen anders. Also wir sind auch... wie ihr, nur anders. Ja. Also wir sind auch, ich glaube, wir sind zu dritt die meiste Zeit gewesen. Also wir waren so 3 Grüppchen im Prinzip. Wir sind zu siebt auf die Gamescom gegangen und sind immer so in 3 Gruppen im Prinzip. Dort haben wir uns hauptsächlich bewegt. Und wir Dreier, also das Dreier-Trüppchen, in dem ich mit war, wir haben erstmal so entschieden, uns alles anzugucken, also wirklich jede Halle zu durchstreifen, ohne jetzt irgendwie uns großartig bei irgendwelchen Spielen anzustellen, so dass wir uns erstmal alles angucken, alles gesehen haben und dann uns die Spiele, uns bei den Spielen anstellen, wo es dann auch teilweise längere Wartezeiten gibt. Und deswegen waren wir immer so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde mal eher in der Halle 5, wie ihr zum Beispiel oder so, solche Sachen, ne? Zwischendurch haben wir mal Mittag gemacht, hat sich die ganze Truppe wieder versammelt. Da ging es eigentlich direkt weiter. Ja, was kann ich zu Highlights sagen? Also wie gesagt, Metro fällt mir gerade spontan ein. Ich glaube, das ist auch sowas, da muss man vielleicht noch mal ein paar Tage drüber nachdenken oder wenigstens eine Nacht. Mhm. Weil es wirklich so viele Reize auf einmal wieder waren. Ja, also klar, für mich ist auch immer ein Highlight, die Leute zu sehen, die da mit einer riesen Passion da stundenlang, wochenlang sich da Kostüme zurechtschneidern und die dann da eben tragen. Mhm. Das finde ich auch immer total klasse, weil ich hätte die Geduld nicht dazu. Klar hätte ich auch Lust, mich zu verkleiden, aber ja, dann sitze ich halt zu Hause und denke wieder so, nee, den Aufwand willst du dir nicht machen, aber ich kann das eben sehr wertschätzen, dass es andere machen. Und da gibt es eben sehr viele Leute, die das machen und teilweise also meistens auch echt gut. Es gibt auch welche, die machen es genau andersrum. Es soll mit Absicht schlecht aussehen. Das finde ich auch immer ganz lustig. Also ich habe vor, das war dieses Jahr leider nicht, aber vor 2 Jahren war dort eine Misty, also wer sie kennt aus Pokémon, war eine männliche Misty. Also war vom Körperbau her wie Bud Spencer und hatte dann eben so ein ganz, also so ein Misty-Kostüm an eben, wo eben auch der Bauch, natürlich ist ja auch bauchfrei das Kostüm, ne? Also solche mit Perücke und so weiter, ne? Also sowas finde ich halt sehr lustig. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich auch, da gibt es auch Bilder von einigen, vor einigen Jahren, kam mir mal ein Ringkönig mit seinen 2 Nazguls entgegen. So. Und das sah aus wie aus dem Film, also als wären die gerade irgendwie mit ihrem, also mit 2 Ringgeistern war das, als wären die mit dem Nazgul hier angeflogen und wären da gelandet und hätten sich die Gamescom mal angeguckt. So sah das aus. Also das ist... Das sind auch immer so die Highlights für mich eigentlich. Auch wenn man so oft manchmal in dem Gedränge leider nicht so gut sehen kann. Vor allem in dieser, ich glaube, in diese Merch-Halle, ne, die Halle 5 oder was das war. Mhm. Also das ist ja wirklich extrem. Da laufen auch so viele Leute rum, die da irgendwie im Anime- und Manga-Bereich unterwegs sind, die sich dann auch eben anziehen, so, was total cool ist. Aber das sind tausende von Leute und das kann man dann einfach nicht so schnell sehen, wie man da mit der Masse mitgezogen wird, so leider. Ja. Ja, es ist eben auch nicht jedem seine Sache. Also Robert ist ja jetzt auch so ein Verfechter zum Beispiel. Robert sagt auch so, Massenaufläufe, das ist alles so nichts für ihn. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Kann ich also auch mir geht es dann auch auf Dauer manchmal richtig auf den Keks. Also es ging mir auch auf der Messe. Das war eben unsere, also Richard und meine Odyssee da mit Halle 5, wo wir da fast 2 Stunden uns durch Halle 5 durchgekämpft haben. Ja, wir haben nach einer Stunde noch nicht mal die erste Außenrunde hinbekommen. Ja. Also wir sind nur außen drumherum und haben es nach einer Stunde nicht fertig gebracht, drum zu kommen. Ich meine, wir sind noch überall stehen geblieben, haben überall nochmal geguckt. Das war noch das nächste Problem. Genau, also das ist dann wirklich... Also wir haben es da teilweise wirklich auch dreist durchgekämpft. So. Also wir sind auch nicht überall angehalten. Ich hab dann zum Beispiel gesagt, also ich möchte mir unbedingt ein paar T-Shirts kaufen. Sind wir am erstbesten Stand, wo es wirklich eine große Auswahl gab, eben angehalten, haben uns noch mit den Leuten dort unterhalten, ein paar T-Shirts geholt und so weiter. Und dann sind wir aber weiter und dann haben wir eigentlich die nächsten T-Shirt-Stände größtenteils ignoriert. Mhm. So, das, also solche Sachen, ne? Weil das dann quasi abgehakt war. Ja, das ist so. Das Beste, wenn du anfängst, da rumzustöbern, das ist wie shoppen gehen. Ja, klar, ja. Da verbrauchst du eben nur Zeit. Nur mit sehr viel mehr Stress als normal. Ja. So. Okay, also halten wir auf jeden Fall fest, Metro war auf jeden Fall ein Highlight. Ja, also für mich persönlich, ja. Also die Cosplayer, da gehe ich auf jeden Fall auch mit. Also ich habe eigentlich, wie du jetzt gesagt hast, also sowas finde ich ja auch witzig, so ein bisschen leicht shitty Cosplay, ja. ein bisschen angebitscht auch, geschlechtsübergreifend. Genau. Sowas finde ich ja auch immer verdammt amüsant. Aber ich muss sagen, sowas habe ich gar nicht gesehen. Nee, also dieses Jahr jetzt. Also ich habe verdammt viele richtig gute Cosplays gesehen. Also da muss ich auch nochmal ein riesen Lob rausgeben. Also da waren Sachen dabei, wo ich mir dachte, ey, das wäre mir fast zu schade, damit hier rumzulaufen. Ja. Weil du Angst hast, da kommt mal einer dagegen, da bricht der Flügel ab oder sowas. Genau, gell? Ja. Da sind Leute mit Sachen rumgelaufen. Ich habe gedacht, das gibt's überhaupt gar nicht, sich sowas zu bauen. Es gibt vor allem von vielen Ständen gibt's gesponserte Cosplays. Kann man jetzt halten davon, was man will. Aber die sind meistens richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Das sind zum Beispiel von irgendwelchen Computerteilen ein Stand, die dann halt sagen, alles klar, wir wollen hier halt aus irgendeinem Universum von Videospielen, wollen wir eben einen Charakter haben, der für unserer Meinung nach gut dazu passt. Dann sponsern die eben eine Cosplayerin oder einen Cosplayer, die das, wo sie der Meinung sind, dass die das gut machen. Und die kriegen da wirklich, also das, die haben da eben die Mittel, sich da wirklich ein richtig professionelles Kostüm dahin zu zaubern. So. Mhm. Und da steht dann eben eine da, die steht in einer Rüstung, in einer Metallrüstung da, die komplett beleuchtet ist von oben bis unten und lässt sich da eben dann den ganzen Tag da fotografieren. Ne? Da, unter der Prämisse, dass das da an diesem Stand passiert, damit man eben natürlich auch ein bisschen Werbung macht. Wie gesagt, kann man halten, was man will davon. Ich finde es halt immer nur cool, wie die dann, also weil das wirklich in den meisten Fällen richtig, richtig gut aussieht. Ja. Ja, ich muss sagen, bei mir fällt es jetzt auch schwer, Highlights auszu. Es ist wirklich, man braucht, glaube ich, ein bisschen Zeit. Also auf jeden Fall Rocket Beans, das hat aber eigentlich nichts mit, wenn du jetzt nach Videospielen gehst, gell? Videospiel-Highlights gehört es nicht so richtig mit rein, gell? Weil es eben das eher Unterhaltung, wirklich, Entertainment ist. Ja. Für mich auch eine große Fanliebe einfach. Also ich sag's aber jetzt trotzdem, ich finde, das kann man auch übergreifend machen. Also Rocket Beans, ja. Du hast ja auch gerade die Cosplayer so ein bisschen nochmal also hervorgehoben, fand ich auch richtig stark. Das ist doch einfach vielleicht generell Highlights. Also ich würde nicht nur auf die Spiele eingehen. Genau, also, ja. Also Spider-Man war für mich auch stark. Also ich fand das Gameplay, was ich gesehen habe, so vom Zugucken her schon geil. Also es hat, fand ich sehr cool, wie Spider-Man da so durch die Schluchten durchschwingt. Also dass man das wirklich jetzt, ich meine, das gab es vorher schon, dass man das konnte, aber ich glaube, in dem Ausmaß, wie es jetzt ist, glaube ich, gab es noch nie. Also, wie viele Moves der allein kann, wie der sich rausschleudert, da akrobatisch rumhüpft, also wie so ein junger Gott, also wirklich auch sehr schnell, auch im Kampf-Gameplay sehr schnell, also ich habe immer diesen Vergleich zu Arkham, zur Arkham-Reihe, da drängt sich mir eben immer auf und du merkst eben, also Batman bewegt sich schon relativ schnell für seine Verhältnisse, gell? Aber Spider-Man, zu dem passt das einfach nochmal, dass der noch flixer unterwegs ist einfach. Noch viel schneller da noch Saltos macht und Kram, gell? Keine schwere Rüstung, ist deutlich leichter. Genau. Solche Geschichten, ne? Das ist total super. Also krass, hat mich echt begeistert. Und das nur vom Zugucken, also bin ich mal gespannt. Und das kommt ja demnächst raus. Ja. Dann war bei mir noch so, also ich muss echt sagen, ich bin auch auf die Gamescom gegangen, so mit dem Gedanken, ich weiß gar nicht, was ich mir so richtig angucken ging mir soll. Ging mir ähnlich. Ich habe mich auch eigentlich wenig vorbereitet. Na? Also ich, klar, von 2-3 Ständen weißt du, dass die immer da sind. Dann kannst du dich eigentlich drauf verlassen. Das ist zum Beispiel Wargaming, also World of Tanks oder solche Sachen. Oder EA oder Ubisoft, die sind immer da. Ne? Mhm. So. Da weiß man auch dann, okay, Ubisoft, die bringen jedes Jahr mittlerweile ein Assassin's Creed raus. Es wird auch wieder da sein. Was erstaunlich gut war tatsächlich, habe ich mir selber leider nicht angeguckt. Aber einer von unserer, ich glaube sogar zwei von unserer Truppe haben das angespielt. Soll gut sein. Ne? Wo wir eben noch waren, das war auch Ubisoft, ist The Division, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Das war eben das, wo wir da keine 20 Minuten gewartet haben. Auch super Spiel, hat echt Spaß gemacht. Also würde ich vielleicht auch unter die Kategorie Highlights verbuchen. Ansonsten, wo wir noch waren, ist tatsächlich weniger ein Spiel. Haben wir durch Zufall gesehen. Es gibt auf Amazon Prime, ich weiß nicht, ob es die schon gibt oder ob das erst rauskommt, bin ich mir jetzt nicht sicher. Oder ob das überhaupt eine Serie ist oder ein Film. Jack Ryan gibt es irgendwie eine neue Geschichte auf Amazon Prime, eben, was man sich angucken kann. Und da gab es einen Stand davon. Und das haben die so aufgefahren, dass du quasi dorthin kommst und drumherum laufen erstmal so wie bei Men in Black Leute mit schwarzen Anzügen und Sonnenbrille auf. Die sollen so ein bisschen so die Leute einschüchtern, so aus, ne, ist klar, ist noch ein bisschen aus Spaß gemeint, aber war schon ein bisschen komisch teilweise. Und es wird so unter der Prämisse gemacht, dass du jetzt als Gast dort anfängst, in die Agentenausbildung zu kommen, als Superspion. So. Und das ging eben los damit, dass die ein Foto von dir gemacht haben. Und dann hast du da vielleicht 2 Minuten gewartet und dann hast du wirklich in Chipkartengröße, richtig mit Anstecker so für die Kleidung, eine Karte bekommen mit deinem Bild drauf und einem Namen, den die dir da gegeben haben. Oder konntest du auch ein bisschen aussuchen. Und bei mir ist es eben so, der Name, der oft schon mit meiner Person angeteased wurde hier bei den Dorfschönheiten, Wunderbart, der kommt ja nicht von ungefähr. Ich habe wirklich einen relativ großen Bart und der fällt natürlich auch auf. So, und mich wurde eben gefragt, wie ich heiße. Da habe ich gesagt, ja, Oliver. Und da hat er eben gleich von sich aus dann noch Redbeard dahinter gesetzt. Und da steht jetzt auf meinem Agentenausweis Oliver Redbeard. So, ne? Und mit diesem Agentenausweis musst du dann durch einen Metalldetektor durch, der natürlich total echt ist. Ne? Hust, aber sah gut aus. Und dort ging es auf die Schießbahn dann. Da hast du dann eine Pistole in die Hand bekommen, also so Infrarot vermutlich. Musstest halt in einer gewissen Zeit Ziele abschießen, die sich dann auch bewegt haben und so weiter. Das wurde gemessen quasi, wie gut du da warst mit einer Punktzahl. Dann ging es zum Eignungstest. Der Eignungstest war oberhalb der Schießbahn, musstest eine Treppe hochgehen. Dort solltest du dir dann den Trailer angucken von dieser Serie, ich glaube es ist eine Serie, Jack Ryan solltest du dir angucken und solltest eben möglichst viele Details dir merken für die Befragung danach. Und danach kam dann eben ein Quiz auf demselben Bildschirm, Und dort sollst du dann eben größtenteils Fragen beantworten, die irgendwie zu Jack Ryan gehören sollten, also zu diesem Trailer. Teilweise dann aber auch total Fragen, die nichts damit zu tun hatten. So. Dann bist du die Treppe runtergegangen danach und dann hast du die Auswertung bekommen. Und da waren wir, das Trio, was das mitgemacht hat, waren tatsächlich angeblich, weiß nicht, ob die das jedem sagen, aber wir waren ziemlich weit vorne. Also vom Schussergebnis her und so, also, da gab es dann eine Prozentzahl, wie gut du warst im Vergleich zu allen anderen und so. Bei uns hat sich so immer um die 80% gedreht. Ja, und eben der Auswertung von diesem Quiz, und da war ich halt, da habe ich ja total abgeschissen. Also da hatte ich, glaube ich, nur 50% oder so, weil ich auch teilweise geraten habe. Ja, also das war ein cooler Stand. Das weiß ich nicht, ob ich das jetzt als Highlight sagen würde, aber das war auf jeden Fall auch unerwartet, aber echt cool. Es hat echt Spaß gemacht. So, ja. Das ist so, wie sagen sie mal, in diesen Top-Listen, kurz vor Platz 1 kommt da immer, ja, noch Honor, so Honorable Mentions, genau. Quasi, also da drunter kann man das Erwähnung und so. Genau. Könnte man auch so, ja, genau. Weil es war jetzt an sich kein Spiel, aber es war trotzdem interaktiv, es war cool gemacht. Also diesen Ausweis habe ich jetzt auch noch. Also das ist, könnte man dann auch mit nach Hause nehmen. Also ich habe jetzt wirklich eine Chipkarte, wo eben dieser Spaßname draufsteht. Mhm. So. Cool, habe ich gar nicht gesehen. Aber kann man sich im Nachhinein nochmal angucken. Ja, kann ich dir dann zeigen, wenn ich nicht mehr fahren muss. Ich bin gespannt, wie der aussieht. Ich muss auch so sagen, zu meinen Highlights, wie gesagt, ich bin so ein bisschen ohne Erwartung hingefahren. Das lag auch so ein bisschen dran, dass so viele Spiele, auf die ich mich so gefreut hatte in der Vergangenheit, fast alle raus sind oder jetzt rauskommen. Also Spider-Man ist im Prinzip auch sowas, das kommt jetzt demnächst. Das war im Prinzip nochmal so ein Leckerbissen, bevor es demnächst dann wirklich da ist. Dann habe ich noch die Spyro-Trilogie nochmal kurz gesehen, die sie jetzt nochmal neu aufgehübscht haben und nochmal neu rausbringen. Im Endeffekt, was sie mit Crash Bandicoot auch schon gemacht haben, darauf freue ich mich. Kommt aber jetzt auch im September raus. God of War ist schon eine Weile raus. Metal Gear Solid gibt es erstmal nichts Neues. Death Stranding ist noch in der Mache, war nichts zu sehen. Last of Us war nicht da. Ja, das sind alles so Sachen, die... Es sind teilweise Spiele da gewesen, die schon lange draußen sind. Also lange verhältnismäßig in dieser Branche ist. Lange schon, kann 2 Monate sein oder so. Sag ich jetzt einfach mal. Die hatten aber auch Spiele da, die erst in einem halben Jahr rauskommen. Also das war eigentlich gut durchmischt. Leider manche Spiele eben, die noch rauskommen, hatten sie dann eben leider nicht da, aus irgendwelchen Gründen. Das ist meistens so. Ja. Aber dafür ist halt die Gamescom, ist ich weiß nicht, ob es Europas größte, aber auf jeden Fall Deutschlands größte Spielemesse. Für solche Geschichten ist dann zum Beispiel die E3, glaube ich, noch besser in Los Angeles. Also das stimmt. Die ist wahrscheinlich 5-mal so groß. Und ja, ich weiß nicht, also vielleicht kriegt man da schneller noch Eindrücke von irgendwelchen Spielen oder mehr, oder kann ich nicht genau sagen. Sonst bei mir hat man es ja noch rausgehört, das letzte Highlight, Tommy Krabbeis. Natürlich, ganz oben noch. Klar, auf jeden Fall. Auch unerwartet, ne? Ja, auf jeden Fall. Richard, kann ich zum Schluss dann noch was zum Messegelände sagen? Natürlich. Kannst du gerne machen. Zum Messegelände muss ich sagen, es war ziemlich groß. Das hat mich doch überrascht, dass es so groß ist, weil ich hatte ja Olli und Peter schon öfters mal gefragt, so, ja, gerade Olli, so, wie dort alles so aussieht. Und dann haben wir gesagt, musst du erst mal sehen, ja, komm erst mal hin. Und ich war echt überrascht, wie riesig, wie viele Hallen. Also das muss ich echt zum Schluss nochmal sagen. Das stimmt, und ich war das ist überrascht, wirklich mega groß. Ich war echt überrascht, Jungs, dass man das ein oder andere Essen und Trinken doch bezahlen konnte. Das stimmt. Das hat mich sehr überrascht, zum Schluss. Also. Ich habe auch gedacht, es ist schlimmer. Man hört immer Geschichten. Ich muss jetzt auch sagen, da muss ich mal im Rocket Beans Kosmos auf Collins Moin Moin verweisen, jetzt von der diesjährigen Gamescom, wo er mit irgendwelchen Nudeln ankam für 7 Euro. Ich meine, die gibt's bestimmt. Oder 8 Euro, die haben wir aber nicht. Immer noch die haben wir, also, aber, ja, es kommt, die haben wir aber nicht geholt. Es kommt, glaube ich, darauf an, was man sich holt. Also auch einer von unserer Truppe, der hat sich einen Burger geholt. Mit Pulled Pork, Schwein irgendwie drauf, so. Und er hat 9 Euro dafür bezahlt, ne? Und das ist nicht größer als Big Mac gewesen bei Mc's. So. Also, es ist, Es ist schon teuer. Das ist übrigens ein gutes Stichwort, Olli. Ja, ich fahre jetzt nicht nochmal raus, Richard. Jetzt haben wir es auch gleich geschafft. Jetzt sind wir auch gleich zu Hause. Okay. Ja, Pulled Pork ist aber generell auch immer ein Stück teurer, gell? Aber, ja. Ja, klar, aber 9 Euro für so einen Burger ist schon hart, heftig. Ja. Also, das muss man sich dann schon zweimal überlegen. Nein, ich kann nur sagen, ich habe einen Hotdog für 4 Euro gegessen, fand ich okay. Jetzt so für Messeverhältnisse vom Preis her. Der war auch lecker, konnte man sich auch selbst belegen noch zusätzlich. Das fand ich cool. Dann hatte ich noch so einen Teufelsspieß für 7 Euro, da war ordentlich Fleisch dran. Also, ja, das war einfach nur Fleisch. Ne? War eigentlich, das bestand eigentlich nur aus Fleisch. Also selbst der Holzspieß war wahrscheinlich eigentlich Fleisch. Oder Knorpelmasse vom Schwein. Nee, der war auch ordentlich. Also ich war soweit zufrieden. Also. Ja, Richards Highlights hast du ja im Prinzip genannt, gell? War im Prinzip auch Spider-Man und Andy, gell? Genau. Und zusammen sind sie Spandy. Ja. Ja, dann kommen wir mal noch zur Ausbeute. Merchant, Einkauf, / was nehmen wir mit? Was haben wir uns zugelegt? Was haben wir geschenkt bekommen? Was haben wir abkassiert? Wie auch immer. Wer will anfangen? Ja, egal. Okay, fange ich mal an. Bei mir wird es am kürzesten, glaube ich. Wir waren bei Wargaming, das kann ich, glaube ich, für alle schon mal sagen. Da war ein großer Beutel. Genau, wie wir auch schon erwähnt haben. Genau, in dem ein T-Shirt war, zu dem man vorher die Größe angeben konnte. Ein Flaschenöffner war drin. Ein Key war drin, also zwei Keys. Bonuscodes quasi. Bonuscodes, ja. Wo man dann irgendwie einen Stellplatz bekommt oder sowas, ja, zusätzlich oder was. Ein Panzer im Spiel noch, also Premium-Panzer. Ich glaube Premium-Tage oder so, irgend sowas noch. Also eben quasi die für die Währung, für die man eigentlich Geld, also echt Geld bezahlen muss, die bekommt man dann eben ein Stück weit über diese Codes dann eben. Weil man dann sagen kann, hey, ich war auf der Gamescom, ich habe euch unterstützt, indem ich mich bei euch angestellt habe, euch also das Spiel von euch gespielt habe. Mhm. Und auf die Art und Weise bedanken die sich da ein Stück weit dafür. Das finde ich auch ganz cool. Genau. War da noch was drin? Sonst ein bisschen Werbung noch? Ein bisschen Werbung. Das habe ich gar nicht genau angeguckt. Also früher haben sie noch mehr drin gehabt. Das ist halt jetzt so, die haben ein bisschen zurückgefahren, weil es auch immer mehr größer wird und immer mehr Leute da hinkommen. Früher gab es da noch Mauspads mit drin, Stifte, alle möglichen Sachen noch. Also es will mich jetzt nicht beschweren, das ist auch eine coole Ausbeute, aber es könnte mehr sein. Vielleicht haben sie das an den Tagen vorher auch schon raus. Das kann natürlich, sein. Kann natürlich sein, kann sein, weiß ich nicht. Ja. Also der Samstag, beziehungsweise früher der Sonntag, zu dem wir sonst immer gefahren sind, den gibt es ja jetzt leider nicht mehr. Den letzten Messetag, das ist nicht grundlos, warum wir den immer auswählen. Das ist einfach, weil wir dann meistens die Chance haben, dass die Stände einfach ihren Merch einfach noch raushauen, weil sie den loswerden wollen. So war es ja jetzt auch zum Schluss. Also der Kreis, wie Peter ja schon gesagt hat, der Kreis schließt sich ja damit, dass wir am Anfang und am Ende bei Wargaming waren. Und die am Ende dann einfach aus allen möglichen Winkeln der Bühne, die diese T-Shirts in die ins Publikum werfen. Und teilweise die Mitglieder unserer Gruppe da teilweise jeder noch 3-4 T-Shirts abgestaubt haben. So. Ja. Ja, so viel zum Merch erstmal am Anfang des Tages. Das stimmt, die haben auf jeden Fall ordentlich Rabatz gemacht. Ich kann bei mir eigentlich gleich mal fertig machen. Bei mir ist nicht mehr so viel gewesen dann. Ich überlege gerade, ich war wie gesagt noch beim Rocket Beans. Darüber will ich erstmal nicht reden, dazu später mehr. Kommt im nächsten Podcast. Ja, ich kann gar nicht alles erwähnen, weil ein paar Sachen Überraschung sind für den nächsten Podcast. Ich habe mir noch einen Schlüsselanhänger geholt. So einen kleinen Super Saiyajin, den Trunks Super Saiyajin mit so einem kleinen Schwert hinten dran. Den fand ich ganz witzig. Und das war es, glaube ich, auch schon bei mir. Der Rest war wirklich dann nur mal hier so ein von Panini mal so ein Testcomic oder sowas, was sie da so rausgeben. Also wo du so ein paar Leseproben hast für verschiedene Comics. War es noch irgendwas, Richard, was wir abgegriffen haben? Ich glaube nicht. Also Walking Dead T-Shirt, was ich weitergegeben habe. Also Walking Dead stand der Walking Dead Stand hat am Ende tatsächlich die ganzen T-Shirts, die sie noch hatten, einfach so rausgeballert. Ja, wenn man dann kurz vor Schluss gekommen ist, die Messe ging bis um 8, auch relativ lange offen gewesen, von um 9 bis um 8. Ja. Krass. Hat mich sehr überrascht, dass sie so lange offen haben. Und wenn man da kurz vor 8, quasi kurz vor Ende hin ist, dann haben sie wirklich die T-Shirts verschenkt, quasi mit Druck rausgeballert, wirklich hier XXL, XXL, wer braucht das? Genau. Und da wurden die rausgefeuert. Also das merkt man dann schon echt, dass die echt alles loswerden wollen. Ja, und das war's eigentlich von meiner Seite dazu. Hatte ich noch irgendwas? Ich überlege gerade schon. Nö, das war's eigentlich. Ich habe bei vielen Sachen noch überlegt. Und wie gesagt, ein paar Sachen bleiben noch geheim bis zur nächsten Folge. Also bei mir war es nicht so viel, sag ich mal. Ja, Olli, machen wir einfach mal mit dir weiter jetzt. Ja, na, bei mir ist ja immer so... Die Liste länger. Ja. Naja, was heißt... Also ich habe mir auch noch nicht... Ich habe mir tatsächlich noch nicht mal alles angeguckt. Hauptsache haben. Also das ist bei mir so, wenn ich an einem Stand vorbeilaufe und da irgendwelche Sachen rumliegen, die offensichtlich dafür gedacht sind, dass man die mitnehmen kann, dann nehme ich die meistens mit. Einfach, um sie zu haben. So, und dann gucke ich mir das zu Hause an und stelle dann eben eigentlich in 50% der Fällen fest, das kannst du eigentlich gar nicht gebrauchen. Keine Ahnung, was es ist. Keine Ahnung, aber was es kostenlos ist. Aber genau, so ist es. Ja, und also im Prinzip habe ich mir an, wenn es 100 Stände waren, sagen wir mal an 50 Ständen, es waren natürlich deutlich mehr, irgendwelche Sachen mitgenommen. Das war so, ne, ist halt so, mache ich halt immer so. wie so ein kleiner Rabe. Das zum einen, also ich habe ganz viele Flyer, ganz viele Hefte bekommen, teilweise auch von den Leuten, die da immer dastehen und einem dann irgendwelche ihre Sachen da einfach so in die Hand drücken. Das auch immer mitgenommen. Kurz mal drüber geguckt, ob ich das irgendwie kenne oder nicht. Und manchmal auch teilweise auch wieder weggelegt dann, aber selten. Ja, und dann sind wir auch in die Halle 5 eben gegangen. Diese besagte Merch-Halle, die total krass war von den Leuten her. Da habe ich mir dann eben, also das Ziel war, dass ich mir da wirklich 3-4 T-Shirts mitnehme, weil ich das cool finde. Da gibt es eben ganz ausgefallene Motive, die man sonst vielleicht nur im Internet bekommt. Mhm. Da habe ich mir eben nochmal 4 T-Shirts gekauft. Ja, und eigentlich gekauft, mehr nicht. Das waren nur die T-Shirts. Und sonst habe ich wirklich eigentlich alles nur irgendwie mitgenommen. Entweder weil wir irgendwo anstanden und da gespielt haben, dann was bekommen haben. Oder weil ich es irgendwie von den Leuten mitgenommen habe, die da rumstanden, oder eben von den Ständen selber. Also ich habe von dem T-Shirt Stand, wo ich die T-Shirts gekauft habe, da gab es einen Jutebeutel dazu, einen ziemlich juten Beutel, und der war dann... Schön hast du mich. Genau, der ist halt am Ende des Tages war der halt voll mit Zeug, mein Rucksack ist komplett voll mit irgendwelchen Flyern und Kram. Muss ich zu Hause erstmal aussortieren, dann wird die Papiertonne wieder ein bisschen befüllt, denke ich mal. Aber ja, das ist halt, ich finde das immer ganz cool. Und vor allem freuen die sich dann auch immer, wenn du denen das Zeug aus der Hand nimmst. So, weil die meisten das nehmen und irgendwie wegschmeißen. Und das ist ja auch scheiße, muss ja auch nicht sein. Die kriegen ja, das ist ja auch ein scheiß Job, da den ganzen Tag zu stehen. Welche T-Shirts hast du dir da gekauft, wenn ich fragen darf? Oder was für Motive waren das? Ich bin ein kleiner Batman-Fanboy. Also ich habe mir das normale, was man so kennt, das normale gelbe Comic-Batman-Symbol auf schwarzem Grund geholt als ein T-Shirt. Dann eins, wo das Batman-Symbol so ein bisschen so wie als wäre es im Regen so zerflossen, so ein bisschen. Das, also das ist das zweite T-Shirt. Das dritte ist von, was wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, von Stranger Things. Mhm. Da ist diese Evolution von dem, ich habe leider den Namen vergessen. Demodog. Von Dart hieß er. Dart. Von Dart ist diese Evolution da aufgezeigt, also von diesem kleinen Krötenvieh bis hin zum Demogorgon quasi. Mhm. Das war das dritte T-Shirt. Das vierte war von Rick and Morty. Das fand ich ziemlich lustig. Das hat sich einer unserer Mitstreiter auch geholt. Das haben wir uns beide geholt quasi. Das ist Rick, wie er quasi in einem McDonald's-Topf mit Szechuan-Soße badet und darunter steht eben Szechuan-Sauce. Das fand ich ziemlich lustig, deswegen habe ich das genommen. Also wer sich mit Rick and Morty ein bisschen auskennt, das ist es ist einen Blick wert, sagen wir es mal so. Ja. Das sei mal so dahingestellt, um jetzt zu viele Sachen nicht zu spoilern. So. Ja, ansonsten, wie gesagt, gekauft habe ich nicht mehr als die T-Shirts, das sind 4 Stück. Ich stand bei den Alien, bei den Metall-Aliens stand ich wirklich davor und habe überlegt, aber ich habe es dann sein gelassen. Ja. Ja, ansonsten wirklich eigentlich nur das ganze kostenlose Zeug abgegriffen. Ja, also einen ganzen Jutebeutel voll und einen Rucksack voll quasi Zeug. Ist schon einiges geworden, denke ich. Ich muss sagen, mir fällt auch gerade noch was ein, wo ich auch stark überlegt hatte. Das war an einem von so einem Merch-Stand. Es gibt solche verschiedenen Spielcharaktere, die Hände so nach vorne, also so kleine Figuren, die halten die Hände so nach vorne, so von unten nach oben auf quasi. Da kannst du Controller einhängen. Ja. Das finde ich auch cool. Da gibt's so Ryu zum Beispiel von Street Fighter. Ich finde, das sieht halt so mega geil aus, wie der mit seinen fetten Muskeln so die Hände aufhält. Und wenn du dann so einen Controller drauflegst, der ist halt so klein. Und das wirkt übelst geil. Es wird da gerade Gewichte stemmen. Das finde ich mega. Das gibt es auch mit Darth Vader zum Beispiel. Da habe ich auch stark überlegt. Habe ich auch gesehen. Die kosten zwar 20, 25 Euro, die Dinger. Aber da habe ich auch mega mit mir gekämpft. Aber ich glaube, irgendwann wird es mal sowas werden. Ich mag sowas. Ja, finde ich auch cool. Jo, Richard, ich gebe mal... Nee, also ich kann es auch halten. Ja, also ich würde es jetzt mal kurz halten. Ich habe 4 Shirts, 2 geschenkte, netterweise, von der Gamescom eben, und 2 gekaufte dort. Und halt noch ein bisschen Kleinkram. Kleinkram. Ja, das war's. So ganz unkonkret und das noch und das noch. Mein Highlight war natürlich Commodore 64. Ja, stimmt, da haben wir lange diskutiert. Das war natürlich mein absolutes Highlight. Da haben wir lange diskutiert, welches du nimmst, ja. Braucht Richard so eine richtige Stilberatung, ja. Ich habe mich dann doch für das eine entschieden. Das eine und nicht das andere? Nee, für das eine. Genau. Ich muss dazu sagen, das klingt jetzt so banal, aber die hatten wirklich 3 verschiedene Motive. Und 1 in weiß und 2 in schwarz. Und die hatten alle was auf ihrer Art und Weise und das war gar nicht so einfach. Ich brauchte nochmal eine echte Stilberatung von Peter. Die hast du mir auch gegeben. Da haben wir erstmal so eine politische Debatte abgehalten. Ja. Zum Kongress einberufen. Okay, welches Shirt ist am coolsten? Ja, das war es eigentlich. Ich war insgesamt sehr zufrieden nach Hause. Mhm. Also ihr merkt es, Richard wird langsam ein bisschen müde. Müde und hungrig. Wir auch ein bisschen. Und ich muss sagen, wir sind wirklich durch. Also ihr merkt, es gab einiges zu sehen. Wir haben viel erlebt heute. Wir hatten einen geilen Tag. Manche Eindrücke müssen noch verarbeitet werden. Aber im Großen und Ganzen war es einfach ein positiver Tag. Auch wenn die Menschenmassen einen manchmal bedrücken, beklemmen lassen, dann hat man doch immer wieder Cosplayer, die einen mit schönen Kostümen wieder strahlen lassen oder Spiele, die einen in einem das Licht aufgehen lassen, das Herz erwärmen. Und das ist ja wohl der Gedanke der Gamescom, oder? Genau so ist es. Oder war das Weihnachten? Ja, wie auch immer. Könnte beides sein. Wobei ich manchmal sagen muss, wenn ich dann so Cosplayerinnen sehe, die dann so wie bei Naruto einfach hinten dran so 6 buschige Schwänze haben, dann macht das auf mich erstmal so einen komischen Eindruck, weil ich mir denke, Frauen mit vielen Schwänzen muss ich nicht haben. Ja, aber kann man sich mal angucken. Man denkt erstmal, ups, bin ich jetzt nach Bangkok gefahren? nein, das ist... Also speziell dieser Charakter ist ja tatsächlich von League of Legends. Das heißt nicht umsonst Bangkok. Genau. Und das hat den Hintergrund tatsächlich, dass jedes Jahr auf der Gamescom ein großes Turnier von League of Legends stattfindet. Ich glaube, das sind sogar die sogenannten Worlds, also die Worldmeister, World Championship irgendwas. Da geht es auch um richtig viel Kohle immer. Ja, und da gibt es eben ganz viele Leute, die sich da halt wie LOL-Charaktere anziehen. So, das finde ich auch total cool. Nur um das mal als Funfact einzuwerfen. Ich mache jetzt mal den Chat. Das hab ich ja auch nochmal übelst getriggert, ey. Ein bisschen schon, ja. Ich habe mich aber echt die ganze Zeit tatsächlich gefragt, was mir gerade echt... Ich kann dir sogar sagen, dass die Ari heißt. So. Okay, du hast dich häufiger mit buschigen Schwänzen beschäftigt. Ja, natürlich. Fuchs musste sein. Ja, buschige Schwänze. Ja. Ja, aber tatsächlich habe ich mich vorhin gefragt, wer ist das? Ich habe immer überlegt, ist das ein Anime-Charakter? Wusste nicht so richtig, wohin damit. Weil ich glaube, ich meine, in einer bestimmten Serie auch einen ähnlichen Charakter gesehen zu haben. Aber es kann ja sein, dass ich jetzt total verwechselt. Also ausgeschlossen ist es natürlich nicht, aber ja. Ich habe immer Ari gesehen. Also Ari heißt die, das ist... Das war wahrscheinlich die auch am ehesten. Also Magie, ich denke auch, ja. Das soll quasi wie so ein Fuchs sein, wo eine Frau in weiblicher Gestalt... Oder ich weiß nicht, nee, ich glaube, ja, irgendwie so... Man erschlage mich jetzt nicht, weil ich bin auch nicht der größte League of Legends-Spieler. Lol. Aber... Genau. Ja, okay. In diesem Sinne, jetzt habt ihr noch mal was dazugelernt. Der Peter ist glücklich, der Olli ist glücklich, der Richie ist glücklich. Alle sind glücklich. Bald können wir ins Bett. Leute, es ist 1.30 Uhr in der Nacht. Ich kann nicht fassen, so spät habe ich noch nie einen Podcast aufgenommen. Wird es, glaube ich, auch nie wieder in dieser Form geben, hoffe ich. Sagt niemals nie. Ne? Aber es war auf jeden Fall, na gut, irgendwann kommt mal der Nacht-Podcast. Ey. Da legen wir uns irgendwo ins Zelt, campen irgendwo und dann erzählen wir uns Gruselgeschichten und irgendwann kommt eine Hexe von Blair. Ey. Genau. Oder der Slenderman. Ey. Der schlendert dann so vorbei am Zelt. Ich bin der Schlendermann. Ja, es wird schön. Es wird schön. Irgendwas Cooles machen wir auch noch. Und irgendwann kommt der 24-Stunden-Podcast und der Stephen King-Podcast, wie gesagt. Alles. Aber dazu später mehr. Ich habe vorhin so ein bisschen gedacht, ja, unser Problem ist immer so ein bisschen, wir kommen nie zum Ende. Fällt euch gerade so ein bisschen auf vielleicht, Jungs. Vorhin habe ich so ein bisschen gedacht, wo du jetzt so viel von Batman erzählt hast, habe ich gedacht, wir müssen mal einen Batman-Podcast machen. Ja, auf jeden Fall. Aber dann dachte ich mir, wir haben schon mal Superhelden ein bisschen gehabt, aber da haben wir auch nur so ein bisschen am Rand über Batman geredet, muss man sagen. Also, dass wir den schon verdammt cool finden und die Arkham-Spiele erwähnen. Aber vielleicht nochmal so einen komplett eigenen Batman-Podcast wäre vielleicht auch eine Idee. Wir hatten auch schon mal so ein, zwei Filme, über die wir geredet haben, die kann ich dir mal geben. Olli, das würde dich vielleicht auch interessieren. Filme. Die sind zu deiner Belustigung gedacht. Batman Ninja und kenn Batman ich. Hält kenn die Welt in Atem. Ja, das kenne ich nicht. Das ist ein richtig alter Batman-Film, ja. Mit dem Rätselknacker statt dem Riddler und dem Katzenvibe. Haust du dich weg. Ist das der ursprüngliche Fernseh-Batman? Das ist, ja, genau. Ja, das kenne ich. Das ist der, sie mögen auch Trinker sein, Robin. Trinker sein, aber sie sind auch Menschen. Ja, genau. Ja, das der ist, Batman ist also das. Der quasi wirklich noch der Lehrer von Robin ist. Der genau, ja. Immer ihm Lektionen mitgibt. Ja, das kenne ich doch tatsächlich. Das habe ich als Film, den hat mir Robert neulich geschenkt. Ja, das ist natürlich da schön. Haben wir sehr drüber gelacht. Also wir haben den jeder für sich geguckt und jeder hat Tränen gelacht. Also das spricht für sich. Also wenn du ein Haie Bat-Abwehrspray hast und alles mit Bat im Prinzip. Gell, ja, also ja. Es steht auch überall dran. Gell, so richtig. Richtig überflüssig. Hey, gerne, Peter. Also bin ich offen für alles. Gerne. So, ihr seht, Leute, es ist viel möglich. Die Familie wächst. Die Dorfschönheiten, das können viele Schönheiten sein vom Lande. Und es wird immer besser, immer größer. Und Robert, ich hoffe, ich habe meine Aufgabe hiermit erfüllt. An dieser Stelle, ich bedanke mich herzlich bei Richie. Richie, bist du noch da? Was anderes. Und natürlich, ja. und bei Olli, ja, okay. Dass ihr so geil mitgemacht habt, dass ihr das über euch ergehen lassen habt. Ich habe gesagt, ich kann das nicht alleine. Ja, wir hatten ja keine Wahl. Ja. Genau, wir sitzen ja leider in einem Auto. Man muss sagen, ich habe es euch echt so ein bisschen aufgedrängt. Ich habe gesagt, Leute, wir müssen Podcast machen. Ich habe gesagt, ich brauche jemanden, der mitquatschen will. Genau. Wer will mitmachen? Ich habe im Prinzip jeden zugesülzt, der da war. Und jetzt am Ende habe ich gedacht, ach, jetzt machen wir es einfach im Auto. Da kann keiner mehr fliehen. Genau so ist es. Die können mich noch rausschmeißen. Aber das Mikro bleibt an. Ihr nehmt weiter auf. Ja, genau. Ihr könnt mich loswerden, aber den Podcast nicht. Ja. Also sehr cool, dass ihr mitgemacht habt. Wir haben echt eine beachtliche Zeit zusammengequatscht. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel wird. Ich kann mich noch an vorhin erinnern, da habe ich gesagt, wird vielleicht eine halbe Stunde. Man muss dazu sagen, wir haben auch die ganze Zeit jetzt im Vorfeld rumgelabert schon. Und dass wir jetzt doch nochmal so ausgiebig über diesen Tag geredet haben, das zeigt eigentlich, wie geil dieser Tag war, was wir erlebt haben. Wir hatten einen langen Tag, er war auch anstrengend, aber er war auch verdammt geil. In diesem Sinne, Gamescom, ahu. Ahu. Wer noch nie da war, ruhig mal hingehen. Also die Menschenmassen sind Nebensache. Ja, das muss man mal gesehen haben, finde ich. Es klingt anstrengender als im Endeffekt. Also klar, es ist anstrengend, aber am Ende überwiegt die Freude einfach. Also das hat man ganz schnell vergessen, wie kaputt der Körper danach ist. Ja, ich will es nicht schlimmer machen, als es ist. Also so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ja. Also wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ja. Mit uns. Und genau, es wird bestimmt eine Neuauflage geben. Irgendwann taucht Olli mal auf. Ihr wisst, in diversen Podcasts, die wir heute natürlich wieder angeteased haben, die nie erscheinen werden. Nee, Quatsch. Natürlich. Irgendwann kommt schon mal was wieder. Aber ihr wisst, wie wir sind. Wir versprechen viel und halten es irgendwann mal ein. Irgendwann oder gar nicht. Oder gar nicht. Aber dazu vielleicht später mehr. Das habe ich jetzt heute richtig überstrapaziert, dieses Wort, diese Floske, dazu später mehr. Es reicht auch, ihr merkt, wir sind ein bisschen übermüdet und wir freuen uns einfach nur auf unser Bett. Und vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Danke nochmal an meine Gesprächspartner Olli und Richard zum Zweiten. Ich freue mich auf eine Neuauflage und danke euch für diesen schönen Tag, Leute, und die letzte Nacht. Das klingt so, als wäre irgendwas passiert in der Nacht. Bis bald, Leute. Ja, tschüss. Ciao. Macht's gut. Peter auf der Gamescom. Peter auf der Gamescom. Mit Olli und Richard. Peter auf der Gamescom, yeah.